Danke, Ricky. Ich konnte es nämlich mithören. Mach mal deine Box ein bisschen leiser. Moin, moin und hallo zu Vierecken 211. Ich bin der Chris und bei mir ist der Soundtechniker Ricky. Hi. Rudi, oder heißt du hier auch Rudi bei Vierecken 211? Rudi, ich heiße immer Rudi. Ich hieß noch nie anders. Und der Tobi. Trademarkst du jetzt alle Podcaster, alle Top-Podcaster Deutschlands? Darf ich auch mitmachen? Jedes Mal. Darf ich auch mitmachen? Schön, dass du mir reinsprichst. Wer noch nicht was fragt, das fängt ja schon wieder riesig an. Ja, hallo und herzlich willkommen. Okay, das geht immer. Das darfst du. Sieht man jetzt auch mein Zwinkern und Blinzeln? Jetzt? Habt ihr das gesehen? Ja. Schön, ne? Wie geht's euch? Jetzt darfst du, Ricky, jetzt darfst du. Mir geht's Komm. Nicht so gut. Mir geht's nicht so gut. Wir haben ja jetzt wirklich über eine Woche nicht gesendet. Mir kam es vor wie 9 Tage. Und ich war wirklich am Ende mit der Welt. Ich hätte so gern mit euch gesendet. Ja, aber wir haben noch am Dienstag gesendet. Was denn? Ach so, stimmt ja. Ja, das hat er wohl wieder vergessen. Ja, hab ich vergessen. Kann passieren, wa? Ja, was ja, ist aber du? Sonst so, ich habe mir hier in so ein Glas reingeschissen und esse es jetzt. Schön. Ja, also. Oh, one guy, one cup. Ja. Nein, ich habe... Das T-Shirt Two Girls, One Up? Ja, von Nintendo. Von Nintendo, das ist klasse. Nee, ich habe mir hier so ein Schokopudding, wurde mir selbst gemacht. Und nee. Ja, und... Da muss der Tobi lachen. Ach nee. Und ja, den esse ich jetzt noch während der Sendung sozusagen. Und was macht dein Ratatouille, Tobi? Es köchelt vor sich hin, es ist genau so, wie es sein soll. Ich bloß nur, in 10 Minuten muss ich noch mal kurz weg. Für eine Minute. In 10 Stunden kann das auch noch kochen, da passiert nichts mit. Übrigens sende ich ja heute, ich bin ja extra in Harz gefahren und sende heute vom Brocken. Und das Coole ist, ich habe aber meine WLAN-Station zu Hause in Berlin stehen lassen, denn ich habe mir eine AirPod Extreme gekauft, Leute. Ja. Ja. Und die hat echt mal Power. Also das muss man an der Stelle mal wirklich hier sagen. Also, Junge, 160 Junge. Euros. 160 Euronen, aber zum ersten Mal kann ich ohne Kabel, sag ich mal so getrost, so einen Livestream hier am Laufen halten. Boah. Dass die Technik alles drauf hat. Das ist Wahnsinn. Ich habe jetzt mal einen Namen für euch. Ja, das ist das alte Spiel und dann möchte ich mal hören, was ihr da so zu sagen habt. Serge Gnabry. Wer ist Serge Gnabry? Serge Gnabry ist Serge Gnabry nicht dieser 17-Jährige, der Tobi bei Arsenal sein... Er ist ein Welt, jemand, ja? Er ist Weltklasse, der Tobi. Ja, ist er. 17 Jahre alt. Der Kerl hat sein Debüt gegeben für Arsenal bei der 1-0-Niederlage am Wochenende im Team von Podolski. Ist es der, oder? Es ist Tobi. Siehst du? Bedarf das einer Antwort? Nein, natürlich nicht. Tobi ist wirklich Weltklasse. Serge Gnabry, wie der Name natürlich schon erahnen lässt, ein Deutscher. Ja, er spielt in der U17, 14, was spielt er? U18? Wahrscheinlich, ne? Der kommt aus Stuttgart. 17. Und kommt aus Stuttgart, bitte. Und hat irgendwie 10 Minuten gespielt, ne? Was sagen wir denn dazu? Weißt du, was mir da auffällt? Der Tobi hat jetzt schon mehr richtig als im gesamten Live-Tipp am Wochenende. Das ja, ist der war klasse. Tobi war aber auch. Es war aber auch echt aber auch knapp. Skandalös, was da abging am Wochenende. Da müssen wir uns aber auch nochmal hier auseinandersetzen damit, mit so einem 2-2. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal ein Stechen dann mit einbeziehen oder ob der Tobi einfach sagt, nee, wenn ich so schlecht bin. Ja, dann zwei gewinnt die Bank. Nee, die Bank gewinnt immer. Nee, Moment mal. Die Bank bin ja ich oder hast du irgendwie diesen iPod gezahlt? Ich bin die Bank. Also du bist der Meinung, der Stefan hat es nicht verdient, in Stechen zu gehen. Oder dass du sogar sagst, hey Mann, mit 2 Punkten bin ich ja echt so schlecht als Podcast-Experte. Ich gebe mich freiwillig geschlagen. Nee, gebe ich nicht. Wenn der es nicht mehr schafft, mich mit 2 Punkten, die ich mir hart erkämpft habe, mich nicht zu schlagen, ist selber schuld. Also stechen oder nicht stechen? Kein Stechen. Also er hat verschissen. Das sagt einiges bei den Tobi aus. Ich möchte nur ganz kurz... Wir können kurz einen Deal machen. Er ist ja bestimmt gerade, hört uns gerade zu. Er kann uns ganz schnell innerhalb von 30 Sekunden schreiben, wie Deutschland gegen Schweden gespielt hätte, wenn sie erst in der 60. Minute angepfiffen hätten. Er hat 30 Sekunden Zeit. Wenn er es schafft, dann gebe ich mich geschlagen. Was ist denn mit dem Tobi heute los? Ich mache Ratatouille. Ich habe mir noch einen neuen Drucker geholt, einen Laserdrucker. Schön. Und kann jetzt von überall aus drucken. Ist geil. Bin ich so rumgelaufen neulich und habe mir einfach mal selber geschrieben Test und habe es ausgedruckt. Das ist voll irre. Da musst du ja auch Toner für nachkaufen, ne? Ja. Sag mal, das gibt's doch überhaupt nicht. Ist das jetzt hier gerade, also, jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein Trompetenkäfer. Ein bisschen Niveau. In diesem einen Podcast gab es mal ein bisschen Niveau. Aber darauf ist es auch egal. Jetzt ist es auch egal. Das ist eh schon raus. Stock bei Elfnerzhörer verloren. Warte mal, ich wollte noch ganz kurz was anbringen hier, weil vielleicht wissen manche nicht, von was wir reden. Es gibt ja den Vier-Ecken-2-Elber-Live-Tipp. Ihr könnt gegen Tobi oder Chris sozusagen in den Krieg ziehen und tippt einen Spieltag gegen einen von den beiden. Und wenn es euch gelingt, einen der beiden zu schlagen, also Tobi ist da offensichtlich leichte Beute aktuell, wenn euch das gelingt, dann kommt ihr in den Lostopf. Und am Ende dieser Bundesliga-Hinrunde verlosen wir dann an iPod Nano, den neuen iPod Nano in grün mit allen vier Ecken 2-11er Folgen. Und auf also dann gibt es noch so eine kleine Bonus-Datei und da furze ich das Intro. Und das ist alles mit dabei auf dem vier Ecken 2-11er iPod Nano. Aber ihr müsst da euch bewerben. Und zwar, Chris, du weißt es natürlich, eine E-Mail muss man schicken. Und zwar an... Eine E-Mail. Wohin denn? An dich. Ja, genau. Und dann schreibt er also einfach mal mich in den Empfänger rein und ja, dann guck doch mal. Nein, vierecken2elber@gmail.com. Es sind noch ein paar Terminchen frei und sind aber auch schon viele belegt. Also nächste Woche gibt's ja das große Duell Luca gegen Chris. Da bin ich schon gespannt. Es ist ja das Kampf der Giganten. Ich habe auf facebook.com/vierecken2elber habe ich schon mal ein bisschen, wie man beim Dressurreiten sagt, Heat gezogen. Ich habe schon mal ein bisschen die Heel-Rolle eingenommen. Oh. Hast du jetzt eingekackt? Nee, ich bin so euphorisiert von deiner Heel-Rolle. Und da werde ich natürlich auch den Luca ordentlich verkloppen. Also nach Strich und Faden werde ich den da verprügeln. Ja. Ich kann ja nochmal das Ranking vom Live-Tipp vorlesen. Auf Platz 5 ist mit 2 Punkten. Der Tobi. Reicht eigentlich schon. Können wir jetzt wieder zum... Und auf Platz 1 mit 12 Punkten nicht. Ah, Serge Gnabry haben wir durch, ne? Habt ihr noch irgendwelche kranken Transfer-News, wie zum Beispiel Spurs und Manchester United sind an Gündogan interessiert? Was sagt er dazu? Gerüchteküche. Gerüchte, ne? Mehr ist es nicht, oder? Ja, ich habe mir viel mehr Sorgen gemacht mit Huntelaar, der ja angeblich zum Winter wechseln könnte. Er hat die Verhandlungen eingestellt. Aktuell. Es sieht nicht gut aus. Ja. Wäre es jetzt clever zu sagen, er geht im Winter oder? Ja, unbedingt, das musst du machen. Ja gut, kann es natürlich dann auch sein, dass du natürlich auch mit ihm in die Champions League einziehen. Das würdest du aber, glaube ich, auch ohne ihn, oder? Also aktuell ist doch da oben irgendwie das obere Drittel der Liga ganz schön wurstelig, oder? Da kann man relativ leicht reinpreschen. Wobei ich aber auch denken würde, dass sie dann durch den Transfererlös auch neun holen würden. Wer auch immer das dann sein mag. Abgelaue ja, oder so. Immer noch erst 8 Spieltage gespielt, also so ein kleines Fazit kann man jetzt schon ziehen, aber denke auch, ja. Das ist immer noch zu früh. Also ich sage immer noch, dass Frankfurt zwar gerade gut spielt, aber dass die sich mit Sicherheit nicht bis Ende der Saison da oben halten werden. Auch wenn sie deine heißgeliebten Hannoveraner am Wochenende verdient haben. Ja. Definitiv, aber ist immer noch zu früh. Also glaubst du nicht, dass Frankfurt der Breakout-Star der Saison werden wird? Gut, ich kann mir schon vorstellen, dass sie eventuell, wenn sie noch den Lauf etwas halten und die ganzen Teams, die sich eigentlich in den Kopf gesetzt haben, international zu spielen, siehe Mönchengladbach wieder, siehe Hoffenheim. Immer nur du. Heute ist ja richtig gut drauf, ich merke. VfL. Was so ein Pudding alles bewirken kann. Ja. Und so ein Furz vor allen Dingen. Ja, was für ein Furz. Auf jeden Fall. Glaube ich, dass wenn die Mannschaften sich weiterhin schwer tun, auch Leverkusen mit dem 2-2 zu Hause gegen Mainz, so eine Mannschaft darf dann nicht international spielen, wenn man nur gegen Mainz zu Hause 2-2 spielt. Frankfurt holt gerade die Punkte, aber unter normalen Umständen kann ich es mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass das genau oder ganz wichtig ist, dass die jetzt die Punkte holen, weil ich gehe mal davon aus, dass so Mannschaften wie Wolfsburg, Hoffenheim, Gladbach, Stuttgart, die werden sich noch fangen. Und ja, dann ist, glaube ich, jetzt jeder Punkt, den du jetzt eingesammelt hast, den musst du später nicht mehr hinterherrennen. Und Frankfurt und ich finde auch Düsseldorf, jetzt mal gut, die haben jetzt nicht so gut gespielt, aber bis zum letzten Spieltag haben sie es doch ganz gut gemacht. Machen es genau richtig. Sammeln jetzt die Punkte, solange es noch irgendwie geht. Und Frankfurt jetzt 19 Punkte, die halbe Miete, so kann man schon so sagen, oder? Ricky, also es gibt ja jede Saison irgendwie immer so eine Mannschaft, die wirklich heraussticht, ja, von der man es gar nicht erwartet. Ja. Glaubst du nicht, dass es Frankfurt sein wird? Weil ich glaube es irgendwie inzwischen schon. Ich sage mal als Beispiel Gladbach letzte Saison. Da muss ich euch erstmal was fragen, bevor ich die Frage selber beantworten kann. Und zwar habe ich mal drauf geachtet beim Spiel gegen Hannover, wer da so der Denker und Lenker im Spiel ist. Ja, da bin ich mal auf deine Antwort gespannt. Ja, eben. Es gibt keinen. Ja, und das finde ich dann immer, wenn es läuft, funktioniert das. Aber ich glaube, wenn es nicht läuft, könnte es problematisch werden. Tobi, was meinst denn du? Lies mal den Chat. Nee, aber findest du nicht, wenn es mal nicht läuft, dass es dann ein bisschen da Probleme geben könnte, wenn es da nicht so einen Leader gibt? Potenziell haben sie ja mit diesem Inouye, der wirklich ein guter Mann ist, ein sehr guter Mann, ein Typen, der auch sowas wie der Matchmaker werden könnte, also der Difference Maker werden könnte. Aber der Meier ist für mich überschätzt, ja. Der hat halt so eine Glückssträhne gerade. Aber schon ansonsten ziemlich lange, wa? Wieso? Na gut, in der zweiten Liga ging er auch ganz schön damit. Ja, Bundesliga war auch immer ordentlich. Es war jetzt keiner, der überhaupt nichts getroffen hat oder so. Ja, in der zweiten Liga war er auch sehr stark, das recht. Aber da ist das Kollektiv und der Trainer das ausschlaggebende Merkmal der Mannschaft. Ne? Aber du hast recht, also da, die haben keinen Van der Vaart, der irgendwie eine Mannschaft. Oh, ist das schön. Oh, Leute, ich weiß ganz genau, morgen früh ich sag mal spätestens 5.30 Uhr wird Ricky mir wieder... Hey, Rudi ist der Name, nicht Ricky. Jetzt reicht's aber mal. Über den Facebook-Messenger. Ich habe mich im Nachhinein so geschämt für die Scheiße, die ich da abgezogen habe. Holt mal lieber den Luca ins Team. Tobi, wie siehst du es bei den Hessen? Wir waren gerade mitten dabei auszudiskutieren, dass die keinen haben, der mal die Stimme erhebt im Spiel. Wer denn? Naja, die Hessen. Bei den Frankfurtern. Ja, da ist kein Leader im Team. Eigentlich ist das im Endeffekt eine große Gemeinschaft, die da zusammen auf dem Platz steht. Aber ich habe die These aufgestellt, dass wenn es mal schlecht läuft, dass da so ein Spieler, der das Spiel lenkt, ja, doch ganz gut tun kann. Und ich weiß wirklich nicht, wer das bei Frankfurt ist, wer da so die Zügel in der Hand hält auf dem Platz. Weißt du, also praktisch der Svonimir Soldo, falls den noch jemand kennt, der Eintracht. Wer ist denn das? Ja, ich glaube schon, dass es da ein paar gibt. Ich glaube, dass dieser junge Rode, dass der schon das Zeug dazu hat, ein Leader zu sein. Ich meine, ein Leader muss nicht unbedingt immer der Erfahrene sein. Ein Leader kann auch schon einfach nur schon eine Stimme haben im Team, der jetzt erst ein oder zwei Jahre dabei ist. Was scheißt denn der Typ? Tobi, mach weiter, bitte. Bitte, mach weiter. Ich bin verstört, ob der Dummheit von Ricky. Verstört, ob der Herabsenkung dieses Podcastes durch ja, genau. Langsam glaube ich, dass es kein Pudding war, was er da zu sich genommen hat. Jetzt geht's wieder. Das war die Scheiße von der Asiatin. oder einen Wodka-getränkter Tampon. Jetzt geht's wieder. Ich weiß auch nicht, was los ist. Er freut sich so, weil wir eine Woche nicht gesendet haben. Er freut sich so. So, Eintracht Frankfurt. Also... Wir warten noch ein bisschen. Du meinst, der junge Rode hat wirklich das Potenzial, wenn es mal schlecht läuft, auf den Tisch zu hauen? Nicht nur ein Rode, auch ein Pirmin Schwegler. Leute, die uns jetzt einfach nicht auffallen und Leute, die dir generell nicht auffallen, wenn du sie nicht mal live gesehen hast. Ich hatte ja das Glück, Frankfurt zu sehen vor ein paar Wochen, wo sie Nürnberg gespielt haben. Ja. Da kam es mir so vor, dass dieser Rode schon den Ton angibt in dem Team, dass er schon die Mannschaft nach vorne bringen kann, dass er schon ein Sprachrohr hat oder eine gewisse Stimme hat in dem Team. Aber im Endeffekt geht's schon übers Kollektiv. ein Pirmin Schwegler, der ist ziemlich, der ist leider relativ früh verletzt ausgeschieden in dem Spiel. Deswegen habe ich da nicht so das den Eindruck sammeln können, dass er was zum Sagen hat. Aber war es einfach, ich glaube, nach 12 Minuten oder so, da musste der Kerl schon raus. Ein Alex, ja, es gibt ja noch diesen Alex Meyer, ja, der bei die Stürmerkante, ne? Bei dem läuft's halt gerade, aber ich kann mich nur erinnern, vor ein paar Jahren habe ich mal, war ich aktiver Comunio-Spieler, dem einen oder anderen wird es eventuell was sagen, und da gab's auch ein oder zwei Saisons, wo Alex Meyer am Anfang richtig auf die Kacke gehauen hat und Punkte gesammelt hat, und dann hat man den am Anfang für 1 Million oder so damals gekauft, und dann hat der kurz eingeschlagen, ist dann auf 10, 15 Millionen runter. Dann nach 15 Spieltagen war da mal, sei es durch eine kleine Verletzung, sei es durch eine Niederlagenserie von Frankfurt, war bei ihm ein bisschen der Faden gerissen. Es ging abwärts und am Schluss war er wieder für 2 Millionen zu haben. Also das sehe ich nämlich auch so, dass der Meier irgendwie eine Glückssträhne aktuell hat. Er war in der zweiten Liga auch stetig guter Mann, hat auch viele Tore regelmäßig gemacht, aber er ist nicht der Mann, der die Kohlen aus dem Feuer holen kann. Eben auch, weil er spielerisch sehr limitiert ist. Darf er hat ja auch eine Entschuldigung, ich möchte nur mal ganz kurz... Ernsthaft aber, okay? Ja, ernsthaft. Nein, wirklich. Entschuldigung, wenn man mal lacht. Was ist das hier für ein Spießer-Podcast? Echt mal. Kann man doch mal lachen hier. Also der hat wirklich, ich habe jetzt mal nachgeguckt, nur eine Saison gehabt, wo er mir auffallend positiv aufgefallen ist. Ja, schön. Gleich zweimal auffallen drin. Und zwar war das 2009, 2010. Da hat er 10 Tore gemacht und 5 Vorlagen. Und ich habe den zum Beispiel auch 2010, 2011 viel stärker im Gedächtnis. Aber da waren es nur 2 Tore und 1 Vorlage. Also da muss ich Chris im Nachhinein nochmal recht geben. So richtig, der Bruder war der Typ nicht. War 2006 nochmal stark. Da hat er auch insgesamt 9 Tore vorgelegt und 7 gemacht. Aber ich hab den wirklich stärker in Erinnerung eigentlich. Ja, gefühlt, ja, weil er halt auch schon ewig, in Anführungsstrichen ewig, bei den Frankfurtern immer mit dabei ist. Mag sein, aber ich habe wirklich gedacht, dass der, sag ich mal so, regelmäßig seine 6-7 Buden macht. Ja. Plus ein paar Vorlagen noch dazu, aber es ist wirklich nicht der Fall. Ja. Tobi, was sagst du zu dem Inui? Kann der mal so eine tragende Rolle spielen wie Kagawa mal? Ich glaube, dafür spielt Inui wiederum eine andere Position. Kagawa war ja schon der zentrale Mittelpunkt im Dortmunder Offensivfeuerwerk. Inui spielt und links, ne? Inui spielt es mehr so der Linksaußen. Er ist wahnsinnig flink, er ist ein guter, er war auch der Beste damals in Nürnberg, der beste Frankfurter. Aber irgendwann werden sich auch die Spieler auf ihn eingestellt haben. Und dann wird auch er irgendwann nicht mehr die Form haben oder nicht mehr den Lauf, den er jetzt gerade hat. Also das sei ihnen nicht gegönnt in Frankfurt, und tut mir leid. Aber die haben gerade ihren Lauf, und das wird aber irgendwann demnächst auch sein Ende haben. Also glaubt ihr beide jetzt wirklich nicht, dass es eine ähnliche Cinderella-Story wird wie mit Gladbach? Ich glaube, dazu fehlt Eintracht Frankfurt ein Reus. Weil ein Reus hätte, oder Borussia in Gladbach hätte letztes Jahr ohne einen Reus nicht so eine Saison gespielt. Er war der ausschlaggebende Punkt. Vergesst mir da nicht den Dante, der den Laden hinten zusammengehalten hat. Ja, auch, ja, ist schon richtig, aber klar, es heißt immer was, der Stürmer gewinnt Spiele, der Sturm gewinnt Spiele, die Verteidigung gewinnt Meisterschaften. Ja. Aber sie sind nicht Meister geworden. Das ist richtig, ja. Also ich sehe hauptsächlich halt eben hinter Frankfurt noch Teams, die deutlich Potenzial nach oben noch haben. Also Frankfurt, finde ich, spielt gerade an ihrem Limit, unterstelle ich denen jetzt einfach mal. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es halt sehr ausgeglichen da gerade zugeht, alles, was hinter Bayern stattfindet, aktuell. Man darf auch nicht vergessen, wenn man sich mal jetzt die Tordifferenz anschaut von Eintracht Frankfurt. Also es ist nicht so, dass die jeden Gegner da wegkauen. Die haben eine Tordifferenz, wenn man alles berechnet, gerade mal von +8. Also das ist nicht so, dass die gerade jede Mannschaft wegschießen. Die haben einfach gerade, die kommen gerade über den Kampf. Die haben gerade das Glück, dass immer das erste Tor schießen im Spiel. Wenn sie das mal nicht tun, wie in Gladbach, dass sie quasi nach 2 Torschüssen vom Gegner 2-0 hinten liegen, dann kommen die auch nicht mehr zurück. Aber die hauen die Mannschaften nicht weg. Die gewinnen ihre Spiele äußerst knapp immer. Aber Glück muss man sich ja auch erarbeiten, hieß es. Und das hast du ja gesehen, gegen Hannover gab es so eine Szene, da wurde Huschdi 2-mal gelegt im Strafraum. Ja. Und das zweite war ja ein Elfer. Also ja. Muss man ja auch sagen. Und dann wäre es, glaube ich, zum 2-2 gekommen, wenn ich das jetzt auch richtig im Kopf habe. Ja, den Zeitpunkt. So, und dann weißt du halt auch wieder nicht, wie dann das Spiel ausgeht. Aber das ist momentan, glaube ich, halt einfach so das Glück, das dann so eine Mannschaft hat. Ist ja immer so. Also wenn du oben stehst, dann klappt das. Und wenn du unten stehst, dann klappt es halt nicht. Aber ich glaube nicht, dass die sich... Also ich sag mal so, unter den ersten sechs könnte ich es mir unter Umständen vorstellen. Aber also eigentlich sehe ich die so zwischen Platz 8 und 12 am Ende der Saison. Wenn man das jetzt schon überhaupt sagen kann. Ich glaube, das war auch unsere Tendenz, Chris, am Anfang von der Saison, ja. dass das so das Maximale sein wird. So, ich habe sogar, glaube ich, nur 10 bis 14 gesagt oder 10 bis 12, dass die mit Sicherheit, dass es den einen oder anderen Aufsteiger gibt, immer der für Furore sorgt, ist klar. Dass es jetzt Greuther Fürth so extrem erwischt, dass die wirklich überhaupt nichts reißen, mal ausgenommen dieses tolle 3-3 am Wochenende. Ja, vergesst Augsburg letztes Jahr nicht. Sie haben auch 8 Spiele nicht gewonnen. Oder richtig, richtig. Ja, sie haben auch nicht besonders, sind ja auch nicht gut gehört, aber dass es Frankfurt ist, ja, das hat vielleicht damit zu tun, dass er halt doch, wenn man sich das Team anschaut im Vergleich zu den anderen Aufsteigern, schon alles Leute sind, auch Leute, die sie geholt haben, die schon mal erste Liga gespielt haben, die wissen, wie es abgeht. Ein Carlos Zambrano, der da hinten den Laden gerade dicht hält, aber für Carlos Zambrano halte ich nicht für einen guten Verteidiger. Profitiert halt vielleicht gerade von der guten Arbeit von einem Rode vor der Abwehr, von einem Schwegler vor der Abwehr. Deswegen hat der gerade einen lockeren Job. Im Tor haben sie, wer spielt, Trapp ist, glaube ich, ist gerade nochmal eins. Aber der ist gut. Sehr solide. Ja, der ist noch ein junger Kerl, ist, glaube ich, erst 22 oder so müsste er etwa sein. Kann ich mal kurz nachfragen, ist das der früher bei Kaiserslautern gespielt hat? Ja, oder verwechselst du ja. Aber war das ja, damals das nicht der. So ein Fliegenfänger? Also der schon den ein oder anderen mal durch die Hosenträger. Das war schon ein sehr ambitioniertes Talent. Also ein Fliegenfänger war es nicht. Ich habe irgendwie so, assoziiere ich den mit nicht ganz so guten Torwart. Weiß auch nicht. Aber der hat mich natürlich Lügen gestraft in der Saison bis jetzt. Macht einen soliden Job. Ja, bis jetzt, mein Gott, das ist, ich sag nur letztes Jahr der HSV, wo es am Anfang das Riesenproblem mit Droppen hatten, wo es beim HSV nicht lief, wo es bei Drop lief. Im Endeffekt genau das Gegenteil von dem, wie es jetzt bei Frankfurt ist. Aber zur Rückrunde hat er dann doch die Kohlen aus dem Feuer geholt. Also er war zumindest mit Abstand der beste Hamburger. Dann. Ja. Also ich kann dann nie, würde nicht sagen, ja, es ist einfach gerade, es läuft gerade bei Frankfurt. Da kann man nicht sagen, was man will. Wie gesagt, wenn es mal nicht läuft, siehe das Spiel in Gladbach, die ersten zwei Schüsse von Gladbach aufs Tor, das eine von Arango durch einen 30 Meter Knaller untere Glatte. Ah. Klar, dann läuft es halt nie mehr so. Irgendwann spielen sie mal zu Hause gegen, scheiß die Wand dann nee, gegen. Irgendwann muss der Spielplan auch nur doof liegen. Dann spielst du halt mal, ich weiß jetzt nicht, die nächsten Spiele, gegen starke Gegner, Schalke, Dortmund, Bayern. Mal jetzt ganz katastrophal genommen und dann sieht es schon wieder anders aus. Also ich habe den Spielplan gerade vor mir liegen, falls da Interesse besteht. Also der nächste Gegner ist der VfB Stuttgart. Ich sag mal, weiß man jetzt noch nicht so genau, was da auf Frankfurt zukommt. Generell würde ich sagen, ja, also da können sie, glaube ich, auch mit dem Unentschieden leben. Aber das ist ein klares Unentschieden, da kann ich ja jetzt schon mal sagen. Kannst du jetzt schon sagen, gut. Und dann, gut, jetzt habe ich natürlich hier nicht alle, aber jetzt kommt schon der nächste reingeflogen, nämlich Greuther Fürth. Also das ist jetzt auch nicht so die Wucht als nächster am 11. Spieltag. Ja, aber Greuther Fürth muss jetzt zünden. Ja gut, aber jetzt wird es erst interessant. Am 11. Spieltag treffen sie auf Bayern. Ja, jetzt gehst du mal davon aus, die verlieren das. Am 12. Spieltag haben sie aber dann wieder Augsburg. Das ist dann auch wieder so ein, also die haben einen guten Spielplan, wenn man das so liest jetzt eigentlich. Es geht immer schön hin und her, mal was Stärkeres, mal was Schwächeres. Nach Augsburg, und dann ist auch Schluss hier mit der Spielplanbesprechung. Nach Augsburg treffen sie dann auf Schalke, also wieder ein stärkerer Gegner. Und jetzt will ich dann doch nochmal wissen, ob dann wieder ein Schwächerer kommt. Das heißt stärkerer Gegner. Also ich muss jetzt nochmal ganz klar sagen, dass Schalke die Nummer 2 in Deutschland ist. So, und dann kommt wieder Mainz. Also ich finde, das bei Frankfurt ist ein schöner, abwechslungsreicher Spielplan. Schöner Workflow. Ja, könnte sein, dass das natürlich dann auch ein bisschen hilft. Oder, Tobi? Ich habe ja, solange Tobi weg ist, und wir haben ja gerade schon Schalke angeschnitten, wollte ich dich kurz bitten, dass du irgendwie deinen Livestream mal gleich anschaltest, denn ich habe ja... Ihr kennt ja bestimmt alle noch hier Manu Tiede. Den Livestream von 4ecken2elfer findet man nicht unter 4ecken2elfer.wordpress.blub, sondern auf folgequatsch.de/Livestream. Ihr kennt ja alle noch Manu Tiede von früher vom Wrestling, und der hat ja ein Interview gegeben, Chris. Hast du das mitbekommen? Nicht? Habe ich ein Video vorliegen. Mach mal einen Livestream an. Ging es nämlich darum, der war ja jetzt hier beim Derby Dortmund gegen Schalke und hat da Manu Thielen ein kleines Interview gegeben. Und ich dachte, und aus alter Verbundenheit sollte man das mal kurz einspielen, solange der Tobi hier weg ist, ja? Mach mal. Okay. Oh, warte mal, ich muss einen Ton anmachen. Jetzt aber. 04, was hoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Echt super. Wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh. Ja. Ist alle. Okay, danke schön. Ja, das wollte ich noch mal für die Pause kurz mit einblenden. War, glaube ich, ganz aufschlussreich. Tobi hat sich gerade gewundert, was tun wir da? Wir haben ein Interview angehört, Tobi. Der Manu, der hat doch... Weißt du gar nicht, oder, Tobi? Nee, weiß ich nicht. Was hat er gemacht? Er hatte ein Interview. Musste dann mal morgen im Podcast hören. War ganz aufschlussreich. Ja. Es ging darum, dass Schalke diese Saison ja eine starke Mannschaft hat und wie es so... Ja, sich verhält mit den Chancen um die Meisterschaft und so. Das hatte Manu erzählt. Ja, der war da im Stadion. Der hatte da ist vielleicht jetzt auch ein bisschen redundant, wenn wir das jetzt nochmal aufrollen. Einfach anhören, Tobi. Ja, einfach nochmal anhören, war schon interessant. Hat er auch gut gemacht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, verlinkt's mir mal, dann schreibe ich mir das mal dann. Sind alle. Ja. Okay. Wo wir gerade bei Schalke sind, es war ja das Derby am Wochenende. Oh, jetzt muss ich mir meine kleine weiße Mütze aufsetzen. Moment. Und was denn? Und dann habe ich mir das Volltreffer-Logo ausgedruckt und das hänge ich mir jetzt hier auf. So. Ja. Und ich bin bereit fürs Derby. Ja, schön. Na dann mal los. 1-2. Die schwedische Allgemeine Zeitung hat auch schon skandiert, die erste Klopp-Krise. Tobi, ist es die erste Klopp-Krise? Ja, ich glaube schon, dass Dortmund sich bewusst war, dass es dieses Jahr wahrscheinlich nur um Platz 2 geht hinter Bayern. Aber dass es so extrem ist, ich weiß nicht, ob man Klopp-Krise sagen kann. Ich würde es jetzt nicht von. Aha. Das ist ja interessant. Chris? Also, ich übernehme mal hier kurz. Man hört aktuell nur noch mich, wenn ich das richtig sehe, und nicht mehr die anderen zwei. An was das liegen könnte, kann ich euch jetzt auch nicht gerade sagen. Wir haben offensichtlich hier ein technisches Problem mitten in der Sendung. Das macht aber gar nichts. Ich überbrücke natürlich gerne und ich glaube, alle an ihren Apparillos da draußen werden sich jetzt tierisch darüber freuen, dass ich vielleicht noch einen kleinen Schwank aus meinem Leben erzählen kann. Und ja, bis die zwei dann mal wieder zur Verfügung stehen, würde ich euch gerne mal erzählen, wie ich. Oh, sie sind offen. Es liegt an mir. Es gibt's ja überhaupt nicht hier. Es ist offensichtlich mein Problem, das jetzt hier gerade besteht. Ja, ist natürlich schlecht für so eine Live-Sendung, wenn man dann nicht dabei ist. Sollte man ja eigentlich sein, wenn man ihr merkt's gerade selber, ja. Also ich schwimme so ein bisschen. Ja, ich versuche einfach nochmal neu zu starten. Ist gar kein Problem, ist ja alles live. Da bin ich nicht so. Und jetzt versuchen wir es einfach nochmal. Ich glaube, der Chris ist weg, wenn ich das richtig sehe. Da ist er auch da, müssen wir mal abwarten. Ja, also das ist eine relativ komische 4-Ecken-2-Elfer-Sendung, muss man dazu sagen. Habe ich jetzt so auch noch nicht mitgemacht. Und es wird wahrscheinlich auch meine letzte werden. Tobi? Chris? Ich bin jetzt da, hallo? An wem lag's denn eigentlich? Wer ist denn jetzt wieder weg? Hören wir uns jetzt wieder, alle Mann? Ich höre euch die ganze Zeit schon. Ich hab Tobi auch gehört. Ja, ist ja schön, aber wir hören euch jetzt dann auch wieder. Also der Livestream lief weiter, aber Chris, deine Leitung war weg. Ist aber auch egal. Ja. Wollen wir jetzt einfach nochmal mit dem Derby anfangen? Dann setze ich noch mal meinen Hut auf jetzt. Ja. Und du hast ja mit deinem Laserdrucker auch was ausgedruckt. Chris, jetzt zieh doch die Sendung nicht so ins Lächerliche. Das Derby, wo sind wir denn rausgeflogen? Tobi hat gerade angefangen zu erzählen, dass Jürgen Klopp eine ernsthafte Krise entgegensteuert oder schon sich in dieser befindet. Oh Gott, dann ich habe sowas nie behauptet. Dann. Ich habe das nicht gesagt. Ich wollte auch gerade sagen, wann hat er denn das gesagt? Aber deine aber Frage war, hat Klopp. Meine Frage war, ist das die erste Klopp-Krise? Tobi. Soll ich jetzt nochmal meinen Monolog starten? Also gut, ich glaube nicht, dass man von Krise sprechen kann. Ich meine, klar, sie haben wenige Punkte, wie sie sich wahrscheinlich erhofft haben, aber sie waren sich mit Sicherheit bewusst dessen, dass sie in dieser Saison nur um Platz 2 spielen. Wenn sie ganz ehrlich sind, haben sie das gewusst. Und aufgrund dessen, dass andere Mannschaften mit Ausnahme von Schalke jetzt, sage ich mal, in der Tabelle nicht da unbedingt da stehen, wo sie stehen wollen und einfach auch spielerisch enorme Mängel haben, kann ich, glaube ich, nicht von Krise, sprechen. Die werden ihre Punkte trotzdem holen. Die werden trotzdem weiterhin um Platz 2, oder die werden um Platz 2 auf jeden Fall spielen. Und er hat sich ein bisschen verzettelt in seiner Taktik. Er war ja gezwungen, aufgrund der vielen Verletzungen viel umzustellen. Hat auch während des Spiels immer wieder versucht, das Beste daraus zu machen. Hat halt einfach nicht sollen sein. Die Schalke, muss man auch sagen, ich habe die erste Halbzeit am Samstag, habe ich nur das Derby angeschaut. Es war mir dann aber, wenn ich sagen würde, zu langweilig, doch wird es, glaube ich, sogar das zutreffen. Es war mir zu langweilig, weil ich habe mir mehr darunter versprochen, weil ich Dortmund stärker eingeschätzt habe. Und Schalke hat taktisch stark gespielt. Mhm. Sie haben die Dortmunder nicht spielen lassen, was mit Sicherheit auch mit den vielen Verletzungen zu tun hat, dass einfach, wenn du es gewohnt bist, seit mittlerweile 2 Jahren mit einer Viererkette zu spielen, dann auf einmal mit einem Libero, mit Sven Bender. Sven Bender spielt bei Dortmund. Mit einem Libero wieder anfangen zu spielen, da muss man erstmal reinkommen. Und die Schalker haben einfach einen guten Tag erwischt. Sie waren taktisch super aufgestellt von Huub Stevens und haben vorne halt die Klasse, wenn man den Huntela nicht trifft, dann hat man jetzt halt mit dem Affelei eingeholt, der halt auch mal so ein Spiel entscheiden kann. Absolut. Was er ja bisher noch nicht so zeigen konnte, aber jetzt zum ersten Mal gerade in diesem wichtigen Derby dann auch getan hat, ne? Ja, also ich fand ihn schon gut. Aber wie gesagt, mir wurde das Spiel zu taktisch. Ich habe gedacht, okay, gebe ich den ersten paar Minuten von der zweiten Halbzeit noch dem Spiel die Chance. Habe dann das 2-0 gesehen und habe dann eigentlich weggeschaltet, weil ich gedacht habe, okay, die Dortmunder, heute läuft's nicht, heute packen sie das nicht. Und ja, sie haben 200 den Anschluss gekriegt. Kloppo hat ja dann selbst auch nach dem Spiel, wo er merkwürdigerweise sehr gefasst war, sehr sachlich war, gesagt, dass er die Schuld auf sich nimmt. Er hat sich da verzettelt mit seiner Startaufstellung, hat ja auch irgendwie nach einer halben Stunde umgestellt. Oder war es ein bisschen später? Ich glaube. Und wollte dann Schadensbegrenzung begehen, in Anführungsstrichen. Und fand ich gut, dass er das gemacht hat. Er stellt sich ja sowieso immer vor seine Mannschaft. Aber dass er da so ruhig geblieben ist und gesagt hat, ja, ich habe mich da vertan in meiner Aufstellung. Er musste reagieren aufgrund der 4 fehlenden Spieler. Aber ich bin auch überrascht, dass Dortmund relativ leicht überwältigt wurde von den Kontern, gerade beim 2-1 der Schalker. Und ja, ich bin überrascht, wie leicht es dann doch ging. Ricky, hast du das Spiel gesehen? Ja, aber auch nur in der Konferenz, wie immer. Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass so eine richtige Derby-Stimmung, also die kommt bei mir da nicht mehr auf. Das war irgendwie früher. Was war denn auch bei dir? Ja, es war auch für mich früher immer toll, so ein Derby zu sehen zwischen Bayern und 60 oder auch dann eben zwischen Schalke und Dortmund. Also das waren so die zwei Derbys, auf die ich mich eigentlich immer gefreut habe, so in den 90er Jahren. Und davon ist eigentlich überhaupt nichts mehr übrig. Also wenn die das mit den weißen Mützen und mit dem Dortmund-Banner da nicht gemacht hätten, dann wäre es eigentlich auch ein Spiel wie jedes andere gewesen, habe ich so das Gefühl. Klar, vielleicht im Umfeld nicht, aber auf dem Platz merkst du davon überhaupt nichts mehr. Und es gab ja auch starke Krawalle, stärker als sonst. Ja, ne? ich sag ja, das Umfeld ist ja nochmal eine andere Sache, aber so auf dem Platz, finde ich, hast du, also das ist ja auch halt völlig weg jetzt mittlerweile, also dieses, dass sich die Spieler so identifizieren mit dem Verein, das finde ich, das merkst du schon. Weiß nicht, ob das schlimm ist. Nee, aber das sagst du richtig, das ist der springende Punkt. Es gibt einfach nicht mehr so, ich sag, wen gibt's noch im Dortmunder Kader, der sich so richtig mit dem Verein identifiziert, der einfach den Schalkern eins auswischen will? Den Großkreuz können wir da jetzt als Speerspitze nehmen. Richtig, aber ansonsten sind es alles andere Jungs. Und ich glaube, selbst der würde sich zurückhalten und nicht zu sehr nach vorne preschen, weil der will ja auch nochmal vielleicht wo irgendwo anders einen Verein finden. Also ich glaube, dass die kalkulieren da heutzutage an. Aber niemals bei Schalke. Würde ich nie sagen. Frag mal Manuel Neuer. Bei ihm wirklich schon. Er hat da irgendwie Ja, gut. Manuel Neuer war bei Schalke in Ultra und ist jetzt bei Bayern. Also ich glaube, wenn es das richtige Angebot gibt und dich in deiner Karriere aber dann wenn, auch nach vorne stell dir mal bringt, vor, wenn der Großkotz da mit seinem Dortmund-Skyline-Tattoo auf dem Trainingsplatz rumrennt, auf Schalke, sage ich jetzt mal, das geht nicht. Ich sag ja. Winnie Schäfer, sage ich mal so. Ja, Winnie Schäfer als, zum als VfB. Als Trainer bei Dortmund? Nee, zum VfB. Das hätte ich mir auch nie träumen lassen. Also, es war dann im Endeffekt auch so, wie man es erwartet hat. Aber trotzdem, ich kann nicht sagen, dass es sowas nicht geben wird. Aber irgendwie sieht es nicht mehr so aus wie so ein richtiges Derby, wo die Fetzen fliegen. Nö, es fehlen da halt. Es war halt einfach, die Dortmunder waren einfach auch zu harmlos. Zumindest also die 50 oder 60 Minuten, die ich gesehen habe, haben die Dortmunder einfach vielleicht auch, kann man sagen, zu bubihaft sie angestellt. Es war nicht so, da hat keiner dagegen gehalten. Da hat Dortmund zum Beispiel, ich weiß nicht, wer da so das Sprachrohr ist, ob ein Sebastian Kehl da so der ist, der vorgibt, der das Tempo vorgibt oder so. Aber da gab's keinen, der mal dazwischen gehauen hat. Keinen mehr, nee, der mal, genau, die Schalker waren taktisch und zweikämpferisch so stark eingestellt, dass das gereicht hat an dem Tag für spielschwache Dortmunder. Und bei den Dortmundern hat einfach das gefehlt. Da hat man mal gesehen, okay, es läuft heute spielerisch nicht, dann muss es über den Kampf gehen. Und da hat's gefehlt. Und ohne so Leute, ich sag immer wieder nur, so ein Effenberg-Typ oder so, der hätte halt mal an der Mittellinie, hätte der halt mal, scheißegal, dem Huntelaar die Beine angebrochen oder so. Also angebrochen aber nur, ja. Nur angebrochen. Ja. Auch nur ein Bein. Völlig richtig. Und genau diese Analyse kannst du auch auf das 4-4 projizieren. Vom Dienstag oder wann das war, Mittwoch. Ja, das war ganz genau dieselbe Scheiße. Da musst du spätestens beim 2-4 musst du irgendwie, da hat für mich ganz klar der Lars oder Sven, scheißegal, Bender gefehlt als 6. Der da wirklich mal hinterbrettert, mal ordentlich irgendeinem Schweden in die Eier tritt und sagt, hier, Alter, ja, 2 Lucky Punches, aber jetzt ist Schicht hier, Freunde. Und das genau dasselbe ist bei den Dortmundern, bei diesen Dortmunder Pussys, die irgendwie in der Champions League regelmäßig verkacken in den letzten Jahren. Bitte? Ricky? Ich habe nichts gesagt. Also, und das liegt halt einfach daran, dass du da mit den Großen nicht mitspielen kannst. Da musst du halt mal irgendwie die Keule auspacken. Da musst du mal den Madridern, den Barcelona-Raran, die einfach spielerisch überlegen sind, einfach mal die Keule auf den Nuss hauen. Und das haben wir in der Nationalmannschaft nicht und das haben wir in den führenden Dortmunder Spielern auch nicht, dieses Gehen. Ist meine Meinung nach. Ja, da fehlen so ein bisschen Typen. Deswegen auch ein ganz klares, oder man sieht es auch an der Mannschaft wie Chelsea, die letzte Jahr die Champions League gewonnen haben, die haben halt im Mittelfeld einen Frank Lampard, der zwar, wenn er mal auftaucht oder wenn er in Erscheinung tritt bei irgendwelchen Zusammenfassungen, immer durch Offensivaktionen auffällt, durch Weitschusstore und so. Aber die Wichtigkeit eines Frank Lamperts im Mittelfeld, der, wie wir gerade schon sagen, oder eines Steven Gerrard bei Liverpool, der haut halt mal dazwischen. Ein John Terry sei ja noch so ein großes Arschloch und ein Rassist. Aber trotzdem, Leute, die einfach mal bewusst ein Zeichen setzen. Ich meine, du musst keine die Beine brechen deswegen, aber halt, solche Typen fehlen und weil solche Typen nicht mehr gibt's auch keine richtigen Derbys mehr. Ich nenne noch mal, wenn ich aktuell Bundesliga spiele, so ein Gerald Asamoah, der hat so ein Derby auch damals richtig interessant gemacht, wo der noch bei Schalke war. Das ist auch eine Kampfsau, der auch mal dazwischen gehauen hat. Der hat gemerkt, okay, wenn es nicht läuft, dann gibt's halt mal eine gelbe Karte. Meine Fresse, ist doch nicht schlimm. Und das hat bei Dortmund gefehlt. Und warum sollen die Schalker dazwischen hauen, wenn sie nicht gefordert werden? Das fehlt nicht nur bei den Dortmundern, das fehlt generell in dieser neuen deutschen Welle an Spielern, sage ich jetzt mal. Da habe ich ja letzte Woche von den beiden Klugscheißern Luca und Ricky richtig auf die Fresse gekriegt, weil ich gesagt habe, dass irgendwie... Rudi. Rudi und Luca auf die Fresse kriegt, weil ich mal gesagt habe, da müssen auch einfach mal andere Charaktere auf dem Platz, die nach einem Spiel in einem Interview nicht sagen, ja, bla und Amen, irgendein Retortenscheiß, den du immer hörst von irgendwem. Du musst einfach mal ein Statement machen, mal nicht aus der Reihe rausfallen oder irgendwie was Provozierendes sagen, sondern einfach mal sagen, dass dir die Scheiße nicht am Arsch vorbeigeht und du nach dem Spiel mit einem deiner 8 AMGs nach Hause fährst und dir von 3 Edelhuren die Nüsse kneten lässt, ja. Also das fehlt mir, dass da mal richtig oldschool auf die Kacke gehauen wird, ja. Ja gut, ich meine, es wurde ja ganz klar argumentiert, warum es so ist. stimmt ja auch, sei es Werbeverträge, sei es Image, sei es der Presseberater lässt es nicht zu. Es ist, wurde ja, wie gesagt, argumentiert von den beiden, warum es nicht der Fall ist, aber es stimmt schon, mir fehlt es genauso. Ich meine, warum hat man früher Leute wie Mario Basler, wie Effenberg geliebt? Also bestimmt nicht, ja, weil sie riesen Fußballer waren. Kann ich mich erinnern. Auch ein Matthias Sammer, der war zwar ein guter Fußballer, will ich gar nicht in Frage stellen, aber ohne seinen Führungsstil, den er gehabt hat, wäre... Du brauchst ja nicht mal große Sprachrohre, sondern einfach mal Leute, die den Ball nehmen, nach vorne preschen oder irgendwen legen. Ja, ich nenne da nur mal einen Jens Jeremies. Ja, war nicht der große Führer auf dem Platz, aber ein Typ, der mal richtig dazwischen gegangen ist und hat gesagt, hier, Leute, hier ist Schicht. Gibt's ja nicht. Gibt's auch, nicht mehr. Auch damit möchte ich nicht sagen, dass die aktuelle Spielkultur der deutschen Nationalmannschaft in den ersten 60 Minuten gegen Schweden mir völlig gegen den Strich geht. Nee, überhaupt nicht. Es war ein großartiger Fußball. Aber wenn es dann mal zu dem Fall kommt, dass der Gegner irgendwie eine Gegenoffensive startet oder irgendein Mittel findet, Deutschen zu überwältigen, ja, da gibt's dann keinen. Da gibt's höchstens noch irgendwie so einen Bender, aber der wurde nicht eingewechselt. Für mich ein katastrophaler Fehler von Löw. Gut, Löw hat er den Fehler? Ja. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Ich muss sagen, ich habe nach dem 4-0 so Leidensmethode, bin ich durchgegangen und habe das Spiel eigentlich abgehakt. Ich komme dann aus der Dusche raus und sehe irgendwie eine Nachricht auf meinem Handy von einem Kumpel, so alter Schwede, was war das? Und ich denke mir, okay, als zweistellig. Weil ja. Und schaue dann auf den Live-Tick und sehe irgendwo steht 4-4 bei diesen ganzen Qualifikationsspielen. Wie lange duschst du denn? Ja, das ist mit allgemeiner Körperpflege kann das schon mal eine halbe Stunde dauern. Allgemeiner Körperpflege. Ja. Meine Haare gehen bis zur Kniekehle, die brauchen viel Pflege, weißt du? Ja. Und ich rede nicht von meinen Kopfhaaren. Nein, natürlich nicht. So, jetzt habe ich aber mal eine Frage. Ist der Ricky noch da? Das ist wirklich ein Wichser, ne? Das ist so ein mieser Wichser. Rudi! Wirklich, der Typ kotzt mich teilweise so an. Rudi. Ja? Hast du noch irgendwelche Derby-Gedanken? Nö, Tobi hat alles wieder perfekt zusammengefasst. Dafür danke ich dich, Tobi. Dafür habe ich auch. Dafür danke ich dich vor allem. Ganze null Punkte geholt in dem Spiel, im Tippspiel. Aber konnte auch keiner ahnen, dass die Dortmunder so kacke waren. Ja, wirklich. Nee, konnten wir nicht. Wollen wir noch irgendwie über Nationalmannschaft reden? Also ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe da letzte Woche schon einiges drüber gesagt. Ja, ich sag immer wieder das Gleiche. Ich habe es auch schon nach der EM gesagt. Wenn du einen Kapitän hast, der 1,20 groß ist, ja, dem vor so einem hast du keinen Respekt, vor so einem. Und wenn du sonst keinen anderen hast, läuft es halt nicht. Ohne. Wir wären 96, wären wir nicht Europameister geworden, wenn wir nicht einen Matthias Sammer im Team richtig gehabt hätten, der das Team nach vorne geprescht hat, und einen Jürgen Klinsmann vorne, der quasi 8 Tage nach dem Muskelfaserriss sich wieder reingekämpft hat und unter Schmerzen im Finale gespielt hat, hätten wir nicht erreicht. Und genauso werden wir auch nie einen Titel holen, wenn wir in dem Team nichts ändern in der Hinsicht. Und ich sehe leider keinen, zumindest im aktuellen Kader, einen Bender vielleicht mal ausgenommen, der da was ändern könnte. Vor allem, weil es ja so auf Kedira mit Abstrichen. Ich halte Kedira für einen großartigen Sechser. Ja, aber wesentlich stärker als Schweinsteiger. Aber wenn er nicht, solange er neben Schweinsteiger spielt als Sechser, wird er nie das Sprachrohr oder nicht die das Pro bekommen, das er eigentlich bräuchte. Aber ich finde, der entwickelt sich so langsam in die Richtung. Ich weiß, dass der früher in Stuttgart viel ruhiger war, und mittlerweile, wenn du ihn so erlebst, also in Pressekonferenzen und auch nach Spielen, glaube ich schon, dass er da nochmal einen kleinen Schritt nach vorne gemacht hat. Also er wirkt natürlich schon ein bisschen, also auf mich wirkt er manchmal so, was Außendarstellung angeht, so ein bisschen unsicher, aber ich glaube schon, dass sein Standing wächst. Ich finde, er macht auch außerhalb des Platzes einen sehr souveränen, intelligenten, vernünftigen Eindruck. Das kann man jetzt nun wirklich nicht sagen, dass er einen intelligenten Eindruck hinterlässt. Also finde ich schon. Er hat eine schöne Frau sich ausgesucht. Okay, stimmt. Dann klar, das ist nicht, ja, stimmt. Das habe ich jetzt völlig außer Acht gelassen. Klar, dann ist er schon sehr intelligent. Ja. Ein guten Geschmack. Das braucht nur noch einen Doktortitel, und dann ist er eigentlich schon genauso intelligent wie Helmut Kohl. Okay. Du willst doch mir nicht sagen, dass der Kedira so eine Hohlbirne ist wie Podolski oder Reus. Er ist jetzt nicht der Allerhellste. Also ich finde, dass er sich wahnsinnig, weiß nicht, ob er intelligent ist oder nicht, aber er verhält sich auf jeden Fall bei Interviews, egal, sei es direkt nach dem Spiel, sei es in einem gewissen Abstand zu dem Spiel oder sei es einfach, ich sag mal, unter der Woche, Mittwochabend, verhält das, also mir gefällt er. Ja. Dagegen sage ich ja nichts. Rudi hat sowieso immer recht. Aber Moment mal, dagegen, jetzt reicht's aber. Ich habe dagegen überhaupt nichts gesagt, wie er sich verhält. Ich habe lediglich gesagt, dass ich nicht finde, dass er der Allerintelligenteste ist. Das habe ich ja auch nicht gesagt, dass er der Allerintelligenteste ist. Halt die Fresse jetzt. Das sind wir ja auch nicht. Das habe ich auch gar nicht gesagt. Mir geht's doch jetzt darum, dass er sein Standing, finde ich, immer mehr ausbaut in der Nationalmannschaft. Ja, und genau das habe ich doch auch gesagt. Und das auch dann unterfüttert mit guten Leistungen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Khedira mal ein richtig schlechtes Spiel für die Nationalmannschaft in den letzten Jahren abgelegt hat. So, und bei darum ging es doch aber gerade. Und bei Sebastian Schweinsteiger, halt jetzt mal den Mund, bei Sebastian Schweinsteiger, da war das eben dann häufiger mal der Fall. Und ich finde, das merkt nicht nur eine Mannschaft, sondern das merkt auch ein Publikum, dass der eine Spieler mal stärker und mal schwächer ist. Ich sage mal, gegen Irland, ja, eine gute Partie abzuliefern, ist jetzt wesentlich einfacher als wie gegen Italien. Oder gegen Gegner wie die Niederlande oder so. Ich verstehe jetzt aber gar nicht, warum du dich jetzt gerade so echauffierst. Das war doch gar nicht unser Kritik. Ich habe doch ganz genau gemerkt, wie du mich denunzieren willst hier vor allen Leuten. Das ist doch gar nicht wahr. Ich wollte das halt untermauern. Halt die Klappe in deinem Podcast. So, eigentlich habe ich nur einen von euch gemeint. Schön. Also, ich muss noch mal kurz nach dem Ratatouille schauen. Ja, also wirklich. Kommen wir zum nächsten Thema, der Satzungsordnung. Die ganzen Penner da drauf. Jetzt ist er wieder angepisst, der Ricky. Bin ich doch gar nicht. So rede ich immer mit meinen Hörern. Rudi. Also gut, Rudi. Komm, mein Rat ist am Ratatouille und. Oh, jetzt wird man aber ganz schön pissig. Nein, pissig war ich letzte Woche. Ich bin wirklich extremst ausgeglichen, muss ich wirklich sagen. Nett, schön. Jetzt zum Rekord kommen. 8 Spiele in Siege. Diesen Rekord hält aktuell der FC Bayern München. 5-0 gegen die Fortuna hat auch noch einiges Gutes fürs Torverhältnis getan. Und man kann natürlich sagen, es sind aktuell die Wochen des FC Bayern. Und Ricky hat vor einigen Sendungen mal gesagt, dass der Rudi hat vor einigen Wochen mal gesagt, dass der Bold Move des FC Bayern München Matthias Sammer war. Und das kann ich jetzt nach Sky 90 vom Sonntag nochmal absolut unterstreichen. Eine unglaublich autoritäre Aufführung, die er da beim Patrick Wasserzieher hatte. Und es ist absolut ein klasse Typ, der auch in dem Interview gesagt hat, dass es totaler Quatsch ist, dass er in Lauerposition auf den Trainerstuhl von Jupp Heynckes ist. Und Rudi, jetzt mal die Frage an dich. Glaubst du das? Ja. Schön. Tobi, bist du wieder da? Die Frage würde ich auch gerne dir stellen. Ja, ich habe dir zugehört. Ich bin... Ja? Ob du das glaubst, als er sagte... Ja, natürlich glaube ich das. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch im Interesse von Bayern München, sie haben jetzt einen Sportdirektor oder sie haben jetzt einen Manager verpflichtet, der sowas von wie die Faust aufs Auge passt zu dem Verein. Warum sollten sie sich das antun und nächstes Jahr quasi das Risiko eingehen? Man weiß ja nicht, ob er als Trainer genauso geeignet ist wie als Sportdirektor oder als Manager. Warum sollten sie dann im Endeffekt 2 Baustellen aufmachen, das Risiko eingehen, passt Sammer als Trainer zu Bayern und dann brauchen sie wieder einen neuen Manager. Bei Bayern war schon immer die wichtigere Position im Endeffekt, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut, die Managerposition. Das war die einzige, die sich nicht geändert hat. Ein Uli Hoeneß hat es völlig richtig. Mit 28 ist er, glaube ich, Manager geworden von Bayern und seitdem gab es da keinen mehr bis jetzt, Christian Erlinger. Deswegen war der Verein so erfolgreich, weil es da geklappt hat. Es gibt genügend gute Trainer, die sich mit Sicherheit auch noch ein bisschen in die richtige Richtung lenken lassen von einem guten Sportdirektor wie Matthias Sammer. Und das Problem oder es wäre eine viel einfachere Lösung für Bayern, sich nach einem neuen Trainer umzuschauen, wie da wieder alles umstricken zu wollen. Völlig richtig, denn die Rolle rückwärts geht natürlich überhaupt nicht, ne? Wenn der Manager Sammer zum Trainer Sammer wird, dann ist der Weg definitiv zurück ausgeschlossen. Die sollten echt vernünftig bleiben, Sammer wirklich für lange, lange Zeit Manager des FC Bayern München zu behalten und Ja, neuer Trainer. Ich gehe davon aus, dass der gute Jupp noch ein Jährchen dranhängt. Wäre doch die sinnvollste Lösung, oder? Ja, also mit Sicherheit wär's die böste Lösung, weil es läuft ja gerade, es spricht ja gerade alles dafür. Also es läuft bei Bayern, der Manager hat seinen Lauf, der Trainer macht bisher alles richtig, die Mannschaft stimmt. Warum willst du jetzt was ändern? Natürlich jetzt gerade aktuell wär's ein Unding, das zu ändern. Da liegt es halt einzig und allein an Jupp Heynckes, ob er sich das nochmal ein Jahr antut. Ich könnte mir schon vorstellen, dass eventuell, wenn da das Triple drin wäre dieses Jahr, dass er dann sagt, okay, ich mach nochmal. Oder er sagt dann, okay, das war mein Höhepunkt, ich verabschiede mich. Ja, also das Triple, müssen wir mal ganz, ganz ruhig bleiben, aber ich kann mir gut vorstellen, ich glaube nicht, dass Heynckes das so sieht, dass er sich das nochmal antut. Irgendwie, es wirkt auf mich in allen PKs, die ich irgendwie zu einem Champions-League-Spiel sehe, alles sehr, sehr gechillt beim guten Jupp. Also ich glaube nicht, dass er sich da noch irgendwie durchquält durch den Verein und durch die Saison. Ich glaube, das wird alles ganz, ganz ruhig da seine Wege gehen. Und Rudi, jetzt wollte ich dich nochmal fragen. Ich habe in einem Schickeria-Forum gelesen, dass es immer noch Kontakt zum guten Pep geben soll. Dass es also wirklich schon Kontakt geben soll. Ich bin auch der Meinung, dass Pep Guardiola, das ist eigentlich nochmal eine Aufgabe für ihn. Ja, mit so einem Verein wie Bayern München, der, denke ich mal, nicht ganz so weit entfernt ist von so einer Barcelona-Philosophie. Jetzt mal unabhängig von der Spielweise, aber von der Herangehensweise ist Barcelona jetzt auch nicht ein Verein, die sich wild durch alle Ligen kaufen und dann versuchen, da was zusammenzuschustern, sondern da wird darauf Wert gelegt, dass Jugendarbeit mit einbezogen wird, Spieler selber ausgebildet werden. Und es wird vor allen Dingen Wert darauf gelegt, dass konsequent ein Spielsystem von den Jugendmannschaften bis hoch in den Profibereich letzten Endes dann indoktriniert wird. Ja, Ich glaube wirklich, dass Guardiola da prinzipiell gut hinpassen könnte unter Umständen. Ich weiß jetzt nicht, was seine Gehaltsforderungen sind, ob es daran scheitern würde. Aber was natürlich mit Sicherheit ein Problem werden wird, ist einfach die Sprache. Ich weiß jetzt nicht genau, wie gut er Englisch spricht. Bayern geht es immer darum, dass der Trainer Deutsch sprechen muss. Naja. Pep Guardiola hat noch dann Zeit. Dann kann ich ihn nicht holen. Er hat noch Zeit. Man kann ihn doch da jetzt mal in den besten Deutschlehrer der Welt hinsetzen. So, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe natürlich den Ansatz. Ich verstehe den Ansatz, aber ich glaube, dass wenn es mal nicht läuft, wenn es mal nicht gleich mit 8 Siegen zum Saisonstart losgeht, dass dann dieses Thema relativ schnell wieder aufgegriffen wird und wieder Unruhe in den Verein bringt. Weil ich glaube, das ist natürlich immer für München das Allerwichtigste, dass die Ruhe haben in ihrem Umfeld. Ich glaube wirklich, dass das ganz oft zwischen Erfolg und Misserfolg entscheidet bei Bayern. Diese Unruhe im Umfeld, weil ich habe das Gefühl, egal wer da spielt, egal zu welchen Jahren das war, sobald sich außen Unruhe gebildet hat, hat das relativ schnell die Mannschaft ergriffen und die haben sich da nie so richtig von abschirmen können. Und das ist dann immer so meine Vermutung, wenn es dann mal nicht so gut läuft, kann auch viele Gründe sein, das heißt ja dann auch nicht, dass es nicht passt, aber dass es dann losgeht, reichen Guardiolas, versteht die Mannschaft Guardiola und hin und her und pipapo, du weißt selber, so wird es dann kommen. Aber ich denke immer, bei so einem starken Team wie Bayern München brauchst du nicht unbedingt den besten Trainer. Ich finde, den besten Trainer brauchst du bei einem mittelmäßigen Team. Weil da kann der Trainer noch mehr bewirken. Hier geht's einfach darum, glaube ich, eine gewisse Menschenkenntnis als Trainer zu haben. Sprichst du auf Di Matteo Chelsea an? Oh, den kenne ich zu wenig. Da möchte ich mich jetzt nicht zu äußern, weil ich wirklich kaum was weiß über den Trainer. Und ich weiß nicht, wie er arbeitet. Ich weiß nicht, nach was er auswählt, wie viel Mitspracherecht andere da haben. Das weiß ich nicht. Aber ich würde wirklich sagen, bei so einem Verein wie Bayern München, die haben die Qualität. Da brauchst du eigentlich nur einen Mann, der eine gewisse Menschenkenntnis besitzt und der einfach auch das Talent dann hat, Spieler, die auf einer Position gleich stark sind, das zu vermitteln, dass sie trotzdem gebraucht werden, auch wenn sie nicht spielen. Ich glaube, da brauchst du wirklich nicht den besten Trainer. Ich glaube, du brauchst da den besten Vermittler vielleicht. So kann ich sehe das mit dem Besten und so, das sehe ich nicht schon so, aber du musst einen Star-Trainer holen, in Anführungsstrichen, und das sind ja meistens dann auch nicht die schlechtesten, weil du brauchst bei so einem Club einen Mann mit Autorität. Sonst aber Guardiola ist ja den ganzen Dieven vor den Koffer. Aber Guardiola ist ja nicht als Star-Trainer zu Barcelona gegangen, sondern Nein. Er hat sich da entwickelt. Guardiola ist schon mal gar nicht zum FC Barcelona gegangen. Er war ja Der war in der Jugendtrainer. Er war in der Jugend und kannte da ja auch alle. Ja, genau. Aber er ist praktisch nicht gegangen, meine ich. Er hat da praktisch nicht angefangen und er war jetzt sowas wie Mourinho, sondern er war bei Barcelona und hat sich da entwickelt zu dem, was er dann ist und wurde bewundert für das, was er da geleistet hat. So. Und also da siehst du ja, dass du nicht unbedingt diesen großen Mann brauchst. Der wurde dann zu diesem großen Mann, aber er hat sich entwickelt. Ähnlich wie Hitzfeld, der natürlich in Dortmund auch schon große Erfolge gefeiert hat, aber ich glaube, so den letzten Schliff hat er sich bei den Bayern angeholt. Also zum großen Trainer, zu einem Star-Trainer zu werden. Aber das meine ich ja, du musst nicht unbedingt jetzt bringe ich mal einen ganz anderen Namen, den ich für unrealistisch halte, warum weiß ich nicht, du brauchst keinen Mourinho zum FC Bayern holen. Der ja gesagt hat, dass der FC Bayern München ihn irgendwann in naher Zukunft reizen würde. Ja. Hat er aber schon vor einigen Jahren gesagt. Kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube wirklich, dass du bei Bayern München einen Mensch brauchst, der damit umgehen kann, vor allen Dingen, dass er nicht, also du darfst da, glaube ich, keinen so einen Machtmenschen haben, weil bei Bayern musst du, glaube ich, als Trainer auch das ein oder andere abgeben können an Kompetenzen. Also ich glaube nicht, dass du da so auftreten, das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich glaube, dass Magath nicht so gut gepasst hat. Ja, weil Magath ist schon einer, der gern alles selber macht. Der würde noch selber spielen auf jeder Position, wenn er es könnte. Und deswegen muss ich sagen, Bayern München hat eigentlich in den letzten Jahren mit einigen Ausnahmen immer mal wieder jemanden gefunden, der zur Mannschaft eigentlich passt, finde ich. Also ich fand Van Gaal damals nicht schlecht, muss ich so sagen. Und ich finde auch, weil das natürlich, ne, der General war ja auch schon eine Autoritätsperson. Aber ich finde, das hat zu dem Zeitpunkt gepasst, weil das nach Klinsmann so eine, also für mich eine klare Ansage war an die Mannschaft. Weißt du, also, weil der stand natürlich für was ganz anderes als Jürgen Klinsmann. Okay, ja. Und danach ging es ja dann weiter mit Jupp Heynckes. Also, wo ich dann auch dachte, ja, das ist jetzt vielleicht der, den sie jetzt dann nach so einem, jetzt nicht falsch verstehen das Wort, Führer brauchen. Weißt du, also Jupp Heynckes ist ja auch öfter Führer gesagt und ich glaube, die Hörer sind nicht ganz so. Ist drin. Nicht so, okay. Ist ja auch eine Autoritätsperson, Jupp Heynckes, einfach durch die Erfolge und die viele Erfahrungen, die er hat. Aber ich glaube, das ist nicht immer. Dem machst du auch nichts vor. Nee, genau, so. Und ich glaube, die wählen schon die Trainer immer ganz gut aus. Du hast natürlich auch mal Fehltritte da drinne, wie ein Jürgen Klinsmann. Aber es hätte auch genauso gut funktionieren können mit Jürgen Klinsmann. Oftmals entscheiden da Nuancen, von denen wir gar nicht so viel mitbekommen, glaube ich. Und das ist, deswegen sage ich, so ein Verein wie Bayern München, die haben die Qualität so oder so. Alles, was die brauchen, ist ein Typ, der das in die richtigen Bahnen lenkt und den Spielern das vermittelt, um was es hier geht. Und wie gesagt, deswegen sage ich, gute Trainer müssen zu mittelmäßigen Vereinen, weil da können die mehr bewirken als wie bei Bayern. Das glaube ich jedenfalls. Ist wahrscheinlich Blödsinn, aber das denke ich mir so. Wie so einiges, was wir heute erzählt haben, ist das mit Sicherheit der größte Blödsinn, den wir gehört haben. Aber du hast gerade den guten Felix angesprochen. Oder Tobi, möchtest du noch irgendwas zur Causa Heynckes sagen? Nein, ich glaube, da ist alles gesagt. Also da der Tobi, da es dem Tobi den Schuh drückt? Nur ein wenig. Ich meine, ich hab einen großen Schuh und der Druck ist noch nicht so groß. Ich habe ja noch 30 Schuhgrößen Zeit. Ach so, das hat auch schön. Jetzt habe ich es verstanden, ja. Siehst du. Möchte ich noch kurz über den eben erwähnten Felix Magath sprechen, der ja mit seiner Mannschaft, dem VfL Wolfsburg, stand jetzt 22.10.2012 den 18. Platz von 18 belegt hat. Und jetzt meine Frage an euch. Felix Magath ist ja eine allumfassende Figur beim VfL Wolfsburg. Manager, Trainer, wie Rudi schon sagte, vielleicht auch irgendwann Spieler, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er nächste Woche mitspielt. Verstecken sich die Spieler hinter Magath, hinter dieser großen, gigantischen VW-Figur? Verstecken sich die Spieler hinter dem Trainer, Rudi? Oh, das ist immer leicht gesagt, wenn du so einen autoritären Trainer hast wie Felix Magath. Ich glaube, das ist halt das, damit muss er dann auch leben, dass die Spieler sich hinter ihm verstecken können. Also, wenn er da so nach vorne prescht. Aber Ich glaube nicht, dass es an Magath liegt, oder im Endeffekt liegt es schon an Magath. Aber ich habe mir nämlich bei der Zusammenfassung heute von dem Spiel, ich habe mir die Zusammenfassung nochmal angeguckt von Wolfsburg gegen Freiburg. Und dann habe ich mir so überlegt, also wenn ich in einem Team wäre, das jedes halbe Jahr komplett mal durchgeschüttelt wird, würde ich mich einfach nicht wohlfühlen. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wie man dann miteinander eingespielt ist, aber ich würde mich einfach nicht so richtig wohlfühlen. Und wenn das jetzt jedem Spieler so geht, ich weiß, vielleicht bin ich da auch ein ganz anderer Typ als wie diese Bundesliga-Profis, aber wenn es jetzt jedem Spieler da so geht, dann sind es im Endeffekt die 10-20%, die dir fehlen. Und ja, wenn du 20% schlechter bist wie alle anderen, dann bist du halt Letzter. Aber ich würde jetzt das nicht nur an Magath festmachen. Klar, Einkaufspolitik ist ein bisschen fragwürdig. Aber ich sage immer, also ich denke mir halt immer, so ein Profi hat ja auch eine gewisse eigene Verantwortung. Also, weißt du, die müssen ja selber erkennen, dass es einfach momentan, das sind ja so Kleinigkeiten wie Zweikampfführung, ja. Oder es gab so eine Situation, jetzt weiß ich nicht mehr genau, welcher Spieler das war, die laufen zu dritt, also es gibt eine 3-gegen-2 Situation, die Freiburger stehen hinten zu zweit und drei Wolfsburger laufen auf die zu und der ballführende Wolfsburger, der läuft und läuft und die anderen zwei, die stehen da frei und der läuft und läuft und dann schießt er mal irgendwann so unmotiviert in die Mitte und natürlich kriegt keiner den Ball. Also das ist einfach so, sowas hat ja nichts mit dem Trainer zu tun. Also das hat ja nichts mit Training zu tun, sowas muss der eigentlich können als Fußballprofi. Ist halt die Frage, was die Spieler damit bezwecken. Also kann man denen jetzt unterstellen, dass sie vielleicht nicht mehr mit Magath zusammenarbeiten wollen und deswegen den Dienst verweigern? Weiß ich nicht. Bobby? Ich glaube einfach, ich würde nicht sagen, dass es nur an Magath liegt, aber ich glaube, dass Magath einen sehr großen Teil dazu beiträgt, dass die Mannschaft sich nicht versteht. Ich glaube, da gibt's ein extremes internes Problem, würde ich mal sagen. Weil eine Mannschaft, die einen internen Draht zueinander hat, die sich versteht, auch wenn der Trainer ein Arsch ist, spielt trotzdem noch gemeinsam Fußball. Aber ich glaube, dass die aufgrund dieses ganzen Verkaufstransferpolitik-Dramas, das sie da in Wolfsburg abspielt, dass die gar nicht genau wissen eigentlich, wie es die haben nur Selbstvertrauen, die Spieler, weil sie nicht wissen, ob sie, wenn sie jetzt zwei schlechte Spiele machen, dann überhaupt nochmal für Wolfsburg spielen. Andere wiederum denken wie ein Kallenberg, okay, ich kann jetzt den größten Scheiß spielen und dann setze ich mich halt ein halbes Jahr auf die Tribüne, kriege weiter mein Geld und dann komme ich wieder, weil er dann wieder keine Alternativen hat. Ich glaube, dass einfach das Gerüst das vom Team intern absolut auf dem Tiefpunkt ist. Und ein Trainer, der meiner Meinung nach gerade viele Fehler macht, und ein Team, das sich nicht versteht, ist nicht Bundesliga-tauglich. Das sind alles richtig, richtig gute Fußballer. Man hat bei sehr vielen gesehen, bei der EM, bei einem Pilar zum Beispiel, was in so einem jungen Kerl steckt. Aber wenn du dann in einem Team bist, wo es vorne und hinten nicht stimmt, funktioniert das nicht. Warum hat er denn Diego draußen gelassen? Er hat das damit begründet, dass er... Dass die Freiburger nur über die Flügel zu knacken sind. Schließt das generell aus, dass du dann ohne Diego spielst? Eigentlich nicht, aber ich glaube, das war einfach nur so ein Strohhalm, nach dem er gegriffen hat. Ich meine, ich habe nicht viel Wolfsburg gesehen in dieser Saison, nur Zusammenfassung allerhöchstens und das 96-Spiel. Da war doch Diego noch der Beste. Das kann ja jetzt nicht förderlich sein für den besten Mann, sage ich jetzt mal, im Kader, den jetzt 90 Minuten draußen zu lassen. Habe ich aber auch so gesehen, dass Diego noch der einzige Lichtblick war. Aber vielleicht, ja. Das wollte ich auch noch euch fragen, und das passt ja gut jetzt, weil wir Diego gerade so ein bisschen angesprochen haben. Kann es sein, dass einfach wirklich die Zeit von diesen typischen offensiven Mittelfeldspielern, wie es Diego ist, die ihre Schwächen in der Defensivarbeit haben und auch einfach aus dem Spiel rausgenommen sind, letzten Endes, wenn du über die Flügel spielen willst, dass die Zeit so ein bisschen vorbei ist und sich eigentlich Diego wahrscheinlich dann anders orientieren müsste? Ich weiß nicht, ob er eher ein bisschen defensiver spielen müsste. Ich kann es nicht beschreiben, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der schon gute Sachen machen kann, aber das passt so nicht mehr in diese heutige Zeit, Fußball zu spielen. Der klassische Zehner, meinst du, stirbt aus? Ja, also ich finde, der macht ja keine schlechten Sachen, aber der kann nicht mehr so deutlich den Unterschied ausmachen, wie er das damals bei Bremen konnte. Also Warum? Ja, aber das fällt mir nicht nur bei Diego auf, sondern bei vielen solchen von sogenannten Zehnern, dass die nicht mehr so den Unterschied ausmachen. Gibt es denn noch die großen Zehner? Wir haben noch Mata von Chelsea, der auch Das ist aber eher hängende Spitze, oder? Der sich auch in diese Dreier-Offensivreihe hinter Torres eingliedert. Also, dass es den klassischen Spielmacher gibt, ist wirklich nicht mehr. Also, ich sage, dass es damit nichts zu tun hat, ist vielleicht falsch, aber warum klappt es bei einem Diego nicht? Ich glaube, oder hat der Zehner hat sich nicht verloren, aber das Offensivspiel hat sich einfach verlagert. Das Offensivspiel wird nicht mehr an einem Mann festgehalten, wie es bei Diego war, als er in Bremen war, wie es bei Jean Micou war, als er bei Bremen war. Die Zeit, dass jeder offensive Angriff über den Zehner geht, die ist vorbei. Es geht einfach zu sehr über die Außen. Den Unterschied macht's dann, wenn du da ein perfektes Gleichgewicht schaffst, dass du unberechenbar bist für den Gegner. Wenn der Gegner weiß, okay, wenn du als Frankfurter Spieler, als Freiburger Spieler da auf dem Platz gestanden bist und du hast gesehen, okay, die spielen ohne Diego, das heißt, mach die Außen dicht, weil in der Mitte kommt nichts. Sie haben niemand in der Zentrale. Dann bist du nicht mehr ausrechenbar. Siehe Dortmund die letzten beiden Jahre. Sie hatten Riesenstärken im Offensivspiel, weil sie mit einem Shinji Kagawa, den ich jetzt als reinen Zehner interpretiere, durch die Mitte stark waren, aber dann halt auch über die Außen mit Blaschikowski, mit Götze und Co. Ich glaube, dass einfach eigentlich muss es einem Zehner liegen, dass nicht mehr jeder Angriff über ihn geht, dass er nicht mehr quasi einen Verteidiger hat, der 90 Minuten ihm auf die Füße tritt, weil es einfach... Genau, sondern dass er sich dann sogar noch mehr in die Offensive mit einschalten kann. Richtig. Ich glaube, dass das Problem ist, dass sich das geändert hat, aber dass die Zeit eines Zehners vorbei ist, es hat sich begrenzt, das Offensivspiel auf die Zehn, aber es ist immer noch in jedem Team eigentlich einer wichtig, der in der Zentrale den Ball nehmen kann und einfach mal das Spiel verlagern kann und du brauchst solche Leute. Hast du nochmal so ein Allround-Beispiel, also so für so ein Mittelfeld, das so für so Überraschungsmomente sorgen kann? Also wie meinst du das jetzt? Was der Tobi gerade beschrieben hat mit Dortmund. Tobi, hast du da nochmal ein Beispiel? Also weil Ich könnte ihn so Iniesta nennen von Barcelona. Ja, Barcelona. Aber ist der nicht schon wieder eher ein zentraler Mittelfeldspieler? Das wolltest du von mir wissen, oder? Du wolltest doch einen zentralen Mittelfeldspieler. Naja, aber das ist ja auch ein anderer Spieler, als es ein Diego oder Micou war, oder? Vom Spielertyp her, er spielt die Position anders aus. Er ist beweglicher im Spiel. Er ist links, er ist rechts, er ist in der Mitte. Und ein Micou oder ein Diego waren halt nur in der Zentrale zu Hause. Ja, genau, und das meine ich. Gibt's da noch Vereine, die erfolgreich Fußball spielen und so einen klassischen Zehner, wie es eben in Diego, in Micou oder vielleicht auch ein Ronaldinho, obwohl der ja eigentlich auch schon wieder eher über links kam, oder? Ronaldinho kam über links. Ronaldinho war über links, ja. Ja, okay, dann kannst du den schon wieder rausnehmen. Konnte aber auch zentral spielen. Ja, aber so, ich kann mich erinnern, dass er bei Barcelona Mailand hauptsächlich meiner Meinung über links kam. Viel zentral gespielt dann. Aber gibt's da sonst noch irgendwelche Teams, die auf dieses Modell setzen? Also es interessiert mich jetzt nur mal wirklich als Fan. Nimm Real Madrid, nimm Özil. Ja, die wird zwar viel kritisiert, aber dafür machen dann halt die Außen dann viel Druck. Aber ein Özil kann immer noch ein Spiel entscheiden als Zehner. Dann hast du noch über die Außen Leute wie die Ronaldo. Maria, wie Ronaldo und Koka. Da kannst du das ganze Team mal eigentlich aufzählen. Aber auf mich wirkt Özil in diesem System, das du jetzt da bei Madrid ansprichst, irgendwie austauschbar. Also der wirkt jetzt nicht für mich wie so ein festgemeißelte wichtige Figur, wie es eben, und ich bleib immer wieder bei den Namen, Micou und Diego bei Bremen waren. Ja, da hast du dann aber den Modric auch, der auch ähnlich fest manifestiert ist auf der 10. Aber die sind nicht mehr diese entscheidenden, also weißt du, was ich hinaus will? Weil das Spielsystem, das Fünfer-Mittelfeld, das mit der Doppel-6 und mit den drei offensiven Mittelfeldspielern aktuell von jeder Top-Mannschaft gespielt wird. Du hast bei Chelsea den Prototypen, meiner Meinung nach. Und ist das nicht unattraktiver? Absolut ist es attraktiver. Das ist unfassbar viel attraktiver, weil das gesamte Spiel rochiert ja viel kompakter und schneller. Ich finde, Chelsea ist aktuell die modernste Mannschaft, das hätte ich ja niemals gedacht nach dem Champions League Finale. Also mit dem Oscar, Mata und Eden Hazard. Diese drei offensive Mittelfeldspieler, die machen das aktuell gerade perfekt. Nicht ohne Grund ist Chelsea ungeschlagen in der Premier League und das ist für mich attraktiver Fußball hoch 10, muss ich ganz ehrlich sagen. Du sprichst wahrscheinlich darauf an, dass die Raute, ja, mit einer 6 in zwei Flügeln, dem Zehner und den zwei Stürmern attraktiver oder schneller ist. Also das ist. Ich finde, es gibt nicht viele Vereine, die dieses System, was Chelsea spielt, Barcelona spielt es ganz genau. Ja, aber das sind wenige Vereine, die Bayern, Bayern spielt es aktuell ganz genauso. Ja, wenn ich jetzt kurz verenden könnte, das sind wenige Vereine, die die Qualität haben, so ein System gut zu spielen. Aber es versuchen, wie der Tobi auch richtig sagt, fast alle Vereine so zu spielen. Deswegen finde ich es teilweise unattraktiver, weil klar, wenn du so ein Team hast wie Barcelona, Chelsea, Madrid und Bayern München, dann funktioniert sowas, weil du halt einfach die Qualität hast. Ja. Aber ich glaube, wenn du natürlich, sag ich mal, jetzt, das soll jetzt nicht gegen alle VfB Stuttgart-Fans gehen, aber wenn du natürlich so eine Mannschaft hast, wie der VfB eine hat, ich glaube, denen würde zum Beispiel so ein Zehner ganz gut tun, der mal so ein Spiel öffnen kann und meinst du, der mal auf den Ball tritt und sagt, hier kommt, jetzt verteilt euch mal oder wie? Nee, ich finde, den fehlt total die Kreativität nach vorne im VfB. Also absolut. So, und da glaube ich, hilft jetzt nichts, dass ich, sage ich mal, da Quantität an den Tag lege und da mal jeden rechts und links spielen lasse und mal gucken, wie es läuft. Ich finde, da muss man dann vielleicht auch mal den Tatsachen ins Auge sehen und sagen, ja, ich brauche hier einen kreativen Mann, einen offensiven Mittelfeldspieler im klassischen Sinne, der erstens mal Spiele entscheiden kann durch Einzelaktionen und zweitens mal aber auch den entscheidenden Pass spielen kann. Den natürlich auch in Ribéry und in Ronaldo und so, das ist alles klar. Aber ich finde, da reden wir in einer anderen Kategorie. Deswegen kritisiere ich, dass mittelklassige Vereine auch dieses System spielen, obwohl sie nicht die Qualität im Kader haben. So breit, die sind einfach nicht breit genug aufgestellt. Wobei ja diese drei offensive Mittelfeldspieler im Prinzip gar nicht mehr von unbedingter individuellen Qualität zeugen müssen. Also das ist ja gerade die Formation, die das ein bisschen rausnimmt. Ja, dass du auf eine Schlüsselstelle im Spiel fixiert bist. Weißt du, was ich meine? Ich kann das verstehen. Ich will da auch gar nicht gegen argumentieren. Nur ich bin der Meinung, dass wenn du so ein System spielst, wie es die großen Vereine eben machen, brauchst du auch ein sehr starkes Mittelfeld. Das finde ich, siehst du bei Bayern. Wenn du das Mittelfeld anschaust, also das ist halt, jede Position ist da eigentlich also herausragend besetzt und dann geht sowas. Ich weiß nicht, Tobi, wie du das siehst, würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja, ich meine, du kannst ja eine Mannschaft, viele Mannschaften nicht übel nehmen, dass sie nicht die Qualität aufbringen können. Ich meine, wie sollen sie das machen? Nee, aber du entscheidest dich doch, also jetzt bin ich mir natürlich nicht genau sicher, wie sowas abläuft, aber wenn ich als Trainer eine Saison plane, dann habe ich ja ein gewisses Team im Kopf, auf das ich aufbauen will. Und wahrscheinlich auch ein System und dann gibt's noch ein zweites System, auf das ich vielleicht setze, aber so grundsätzlich habe ich mal eine gewisse Idee im Kopf, wie meine Mannschaft spielen soll. So, jetzt wenn ich mich dafür entscheide, auch als Nürnberg oder Stuttgart, als mittelklassiger Verein, mich dafür entscheide, so ein System zu spielen, dann würde ich jetzt sagen, als Laie, also ich brauche auf jeden Fall mal ein starkes Mittelfeld. Es muss ein stark besetztes Mittelfeld sein. Und gleichzeitig brauche ich vorne einen Stürmer, der mit der Situation klarkommt, dass er da vorne alleine steht. Also, naja, du meinst, dass du das kompakte Mittelfeld hast, das kreative Mittelfeld und vorne den Knipser, vorne den Tank drin hast. Ja, das kann sowohl ein Knipser sein, das kann aber auch ein technisch guter Spieler sein, aber es muss halt ein Spieler sein, der damit klarkommt. Natürlich. Also ich überlege gerade so einen Carsten Janker, fällt mir jetzt spontan ein, der könnte in so einem System, würde das nicht funktionieren, glaube ich. Nein, der könnte dieses Umschaltspiel gar nicht mitspielen, dieses schnelle Rochieren der kompletten Mannschaft. So was meine ich jetzt. Also jetzt sitzt du, um dann nochmal drauf zurückzukommen, jetzt sitzt du da und planst dein Team. Und dann, also jetzt, wie gesagt, es ist jetzt rein aus meiner Perspektive, da würde ich jetzt so als Nürnberger Trainer auf die Idee kommen, also mein Mittelfeld ist wahrscheinlich, also ich sage jetzt nicht, dass Nürnberg so spielt, ja, ich meine das jetzt nur als Beispiel. Mein Mittelfeld ist nicht so stark besetzt, dass ich hier über die Außen so nach vorne preschen kann und gleichzeitig in der Mitte vom Mittelfeld so kompakt bin und so gut aufgestellt bin, dass ich dann, sag ich mal, einen Konter da schon abfangen kann und auch gleichzeitig wieder Ruhe ins Spiel bringen kann, aber auch nach vorne Akzente setzen kann, aus der zweiten Reihe gefährlich bin. Also das meine ich halt damit. Wenn ich so ein System spiele, muss ich vier Spieler haben, die eine sehr hohe Qualität haben, finde ich, im Mittelfeld. Das ist das, was du brauchst, im Prinzip über 96 nicht die überall überragende Qualität, sondern Spieler, die aufopferungsvoll und laufbereit sind. Ja, du brauchst Spieler, die das System spielen. Ob du da jetzt die großen Könner haben musst, das glaube ich gar nicht. Das glaube ich bräuchtest du eher, wenn du mit der Raute oder 4-4-2 spielst. Okay, dann sehe ich das, kann ja sein, dann sehe ich das falsch. Ich nehme halt immer nur diese Beispiele eben, wie es mir... Entschuldigung, das siehst du doch bei 96, dass du mit den ganzen Schmiedebachs und Stindels, die da rumlaufen, ja, und Pinto, das ist ja die aller, das ist ja wirklich fußballerisch die größte Pfeife. Das sind ja alles keine Virtuosen am Ball, aber sie spielen dieses moderne Fußballsystem nahezu perfekt. Ja, aber du siehst es halt auch in der Tabelle. Also, dass die jetzt halt nicht auf Platz 1 stehen oder so. Nee, 96 bricht in Anführungsstrichen ja auch aktuell ein bisschen ein. Ja, ich möchte es jetzt, wie gesagt, gar nicht so sehr immer nur auf die Bundesliga beschränken. Also, mir fällt es halt einfach nur auf, dass das System nicht bei jedem Verein gut funktioniert. Also, ich habe so das Gefühl, dass dem einen oder anderen Verein ein anderes System... Wäre das System das Allheilmittel, dann gäbe es ja nur erste Plätze. Da gibt es ja immer noch Mannschaften, die das besser ausüben. Ich glaube, bei diesem System ist auch sehr der Trainer abhängig. Also ja. sehr eine sehr wichtige Figur, der Trainer, ne, bei diesem. Aber dieses System, das beschäftigt mich wirklich häufiger. Ich denke wirklich, ja. Warum du, du hattest das Thema auch schon mal mit Luca, ne, bei Facebook. Ja. Du hast gesagt, dass das vorige moderne System mit dem zwei Spitzen und dem Spielmacher, sage ich jetzt mal, für dich attraktiver und schneller war. Und dann haben ich und Luca natürlich gleich Dampf gegeben und haben gesagt, nee, aktuell ist es wirklich attraktiv und da stehe ich auch absolut noch zu. Ich finde, aktuell ist es wirklich ein unfassbar attraktiver Fußball, den wir in der Premier League und auch in der Bundesliga zu teilen sehen. Und das liegt ganz klar an diesem kompakten Mittelfeld, das wir aktuell sehen. Ja, es ist ja auch in Ordnung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe, wie gesagt, meinen Punkt hier klar gemacht. Nee, das ist ja auch. Ja, müssen wir uns ja nicht, aber mich hätte jetzt tatsächlich ein bisschen mehr noch interessiert, was der Tobi dazu sagt. Das, weil, aber der ist, glaube ich, weg, oder? Nee, Tobi ist da, Tobi hört euch zu. Ja, was ist meine Meinung wegen diesen Aufstellungen? Ich meine, ich glaube schon, dass jeder Trainer am Anfang, um nochmal darauf zurückzukommen, am Anfang der Saison sich denkt, okay, welches System möchte ich spielen? Welches System möchte ich spielen? Welches System oder welche Spieler brauche ich für dieses System? Und es werden ja schon auch gezielt Spieler gekauft, die dieses System eigentlich spielen sollen. Und man nimmt sich dann auch viel Geld für arme Vereine geben dann zum Teil viel Geld aus für ihre Verhältnisse, um diese Spieler zu holen. Wenn diese Spieler dann einfach nicht reinpassen, da ist dann wieder, was ich vorher gesagt habe, bei Wolfsburg, wenn diese Spieler sich einfach nicht wohlfühlen in dem Verein, dann können die dieses System nicht spielen. Warum funktioniert sowas bei Hannover? Weil bei Hannover einfach, glaube ich zumindest, einfach alles Umfeld stimmt, da stimmt einfach die ganze Harmonie vom Manager angefangen über den Trainer, über das Team. Stimmt doch aber auch die Transferpolitik. Eben, und ich glaube, dass so ein bisschen damals, um all die Geschichten zurückzuholen, diese Robert-Enke-Geschichte damals, dass die Mannschaft noch ein bisschen mehr zusammengeschweißt hat, dass dann ein ganz anderer Wind so ein bisschen weht, seitdem, dass da einfach, dass da mehr eine Geschworenheit auf dem Platz ist und das macht sich bemerkbar auf jeden einzelnen Spieler. Jeder, der schon mal selber Fußball gespielt hat, weiß ganz genau, wenn ich mich wohlfühle in einem Verein, in einem Team, dann gehe ich mit einer ganz anderen Leidenschaft rein, dann kämpfe ich für den anderen, dann gebe ich für jeden was, dann gebe ich mein linkes Ei für meinen Kameraden und opfere mich auf. Und so ein System ist da in meinem Gedanken immer noch zweitrangig. Dass es auch mit einem Zwei-Sturm-System funktioniert, hat man bei Italien bei der EM gesehen. Ja. Klar, natürlich ist Asano das 4-5-1. Ne? Das 4-5-1 ist das neue, ist das modernste gerade, das stimmt schon, aber irgendwann wird auch das System wieder veraltet sein. Das ist, kommt jetzt halt gerade in Trend, so wie vor 10, 15 Jahren etwa die Viererkette rauskam, wo man dann den Libero weggenommen hat und dann eine Viererkette rausgemacht hat. So wird auch irgendwie vor 5-6 Jahren die Raute. Und dann die Raute, es wird sich, glaube ich, auch in 10 Jahren wird das System auch nicht mehr gespielt. Es ist einfach gerade so ein Ding, wo sich jeder danach richtet, weil es halt einfach also auch einfach ist und die Spieler werden ja zum Teil auch drauf trainiert, dieses System zu spielen. Warum willst du denn da großartig was ändern? Und wenn du es genau anschaust, dann ändern schon viele Teams immer wieder ihr System im Laufe der Saison, weil wenn man merkt, es funktioniert einfach nicht. Ja, das Beispiel für das System ist, glaube ich, sowieso immer noch Borussia Dortmund, ne? Ja. Die hat's ja attraktiver und perfekter dargeboten, wie es gar nicht geht. Weil sie halt einfach aber auch, wie ich schon sagte, da hat's einfach auch gestimmt. Da hatten sie einen tollen Trainer, da hat das Team, die innere, also die Gemeinschaft hat einfach gestimmt. Du hattest, eine super interne Stimmung. Du hattest halt Stimmung. Diese aufopferungsbereiten jungen Spieler, die dem Trainer gefolgt sind. Richtig, richtig. Und ja, und sie haben einfach dann doch die Qualität und einfach auch diesen Lauf gehabt, das umzusetzen und Deswegen sind sie Meister geworden die letzten beiden Jahre. Schön, schön, schön. Rudi, das war doch gerade eine schöne Unterhaltung, oder? Ja, wieso sagst du das jetzt so zu mir? Weiß nicht, Rudi, weil du auch gerade hier mit uns am Tisch sitzt. Ah ja, gut, dann stimme ich dir zu. Hast du irgendwelche Umfragen am Start? Selbstverständlich. Ich muss. Und jetzt muss ich aber nochmal sagen, bevor ich es vergesse, ich habe es nämlich letztes Mal vergessen, ich gucke nämlich gerade auf meinen Zettel und bei 50 Facebook-Likern verlosen wir das schönste T-Shirt der Welt, Join the Club FIFA 13 Original im Pappschuber-Shirt an einen Liker, den wir dann auslosen werden. Also bitte schön hier liken auf Facebook und dann wird dieses schöne T-Shirt unter den 50 Freunden unseres Podcasts verliehen. Rudi, deine Umfragen der Woche. Ja, komm nicht drum rum auf das Schwedenspiel. Da habe ich ja erstmal gefragt, kann ich kurz auch eure Meinung dazu hören? Chris, du hast eigentlich damals schon gesagt im Podcast, und zwar, wer gegen Schweden stürmen soll, habe ich damals gefragt. Podolski oder Klose oder sogar beide. Tobi, das würde ich von dir auch nochmal gern wissen. Siehst du Podolski potenziell auch als normalen Stoßstürmer oder siehst du den nur aus dem linken Mittelfeld kommt? Also ich finde, dass er auch spielen kann, aber solange ein Klose oder ein Gomez, wenn er wieder zurück ist im Kader steht, dann gehören diese Jungs auf die Position. Okay. Es wäre eine Alternative gewesen, Podolski für Klose zu bringen, letzten Dienstag. Ja. Wäre eine Möglichkeit gewesen, mit Sicherheit. Aber ja, kann er spielen, aber seine Lieblingsposition wird weiterhin das linke Mittelfeld sein oder der linke Außenstürmer oder der linke Flügelläufer, nennen wie du willst. Ja, also unsere wobei mich mal interessieren würde, warum er ihn nicht mal auf rechts stellt. Ich meine, es ist ja mittlerweile innen schon, da erstmal Außenstürmer, ja. dass man quasi die Jungs mit dem starken Fuß nach innen stellt, so dass er quasi wie ein Robben, wie es ein Messi macht, wo Messi ja eigentlich schon extrem beidfüßig ist, aber speziell Robbenstil oder wie es Lahm gemacht hat, wo ein linker Verteidiger war. Dann musst du doch aber rechts immer noch jemanden opfern. Und das ist für mich aktuell nicht möglich. Einen Thomas Müller ist eminent wichtig für die Nationalmannschaft. Na, und du musst wahnsinnig stark im Dribbling sein, vor allen Dingen. Also wenn du das so machen willst, dass der dann nach innen zieht und dann zum Abschluss kommt, muss der ja auch unheimlich dribbelstark sein. Ich sehe Podolski nicht als dribbelschwachen Spieler. Habe ich nicht gesagt. Nur weil er es nicht so oft macht. Okay. Habe ich nicht gesagt, sondern einfach nur, sehe ich bei ihm nicht so, also als Beispiel, klassisches Beispiel ist Arjen Robben, ja, den siehst du eigentlich nur dribbelnd. So, deswegen ist natürlich meine Assoziation da, Podolski ähnlich einzusetzen, gab ich im ersten Moment erstmal so das Gefühl, oh, weiß nicht, kann... Ich sag nicht, dass es die beste Position für ihn ist, aber mich wundert es, warum es noch nie einer probiert hat. Ja, klar, gegen so einen Gegner wie Irland kannst du es locker mal probieren. Weil nach innen ziehen und draufknallen, das kann, oder er hat einen stärkeren Schuss. Hat er gegen Norwich, auch wenn sie verloren haben, auch das ein oder andere Mal klasse gemacht. Also du, auf der linken Seite zwar, aber er ist schon gut drauf. Also unsere Facebook-Kollegen da sind auch mehrheitlich für Podolski im Sturm. Das hat mich ein bisschen überrascht nach dem Irland-Spiel. Dann gab es die Frage, Deutschland gegen Schweden, wer gewinnt, ist jetzt natürlich nicht mehr so interessant, aber nicht einer hat für Schweden getippt und auch für den Unentschieden hat keiner getippt. Alle sagen, Deutschland gewinnt, das wissen wir ja jetzt, lief anders. Und dann haben wir uns natürlich auch bewerten lassen. Und zwar war dann die Frage, bewertet das Spiel der Nationalmannschaft nach Schulnoten? Ist eigentlich alles so gekommen, wie man sich's gedacht hat? 3 beziehungsweise Note 4 wurde so gewertet. Glaube ich, da brauchen wir gar nicht mehr so viel dazu sagen. Aber einer hat tatsächlich Note 1 gegeben und das warst du, Chris. Absolut. War das mehr ein Spaß oder? Überhaupt nicht. Ich habe bis zur 60. Minute selten besseren Fußball gesehen. Und ich sehe die 4 Tore, die sie dann reingekriegt haben, als Blackout. Ich kann es dir nicht genau sagen, es wird auch nie wieder passieren. Es war eine Lehrstunde, ja, eine Lehrhalbe Stunde dann. Aber für mich waren die ersten 60 Minuten das Beste, was ich seit langem gesehen habe, überhaupt im Fußball. Und nee, die 4 Tore, die nehme ich natürlich zur Kenntnis und das ist eine Katastrophe, was da hinten in der Abwehr lief. Fing aber auch schon im Mittelfeld an. Aber nee, ich stehe dazu. Ich ignoriere jetzt einfach mal die 4 Gegentore, weil das irgendwie das war so surreal für mich und das ist gar nicht passiert für mich. Ja, also war es schon ein bisschen als Witzantwort gemeint, weil grundsätzlich kannst du, also aus meiner Sicht, eine Mannschaft keine Note 1 geben, die so ein Spiel herschenkt, in der Art und Weise. Es war jetzt nicht so, dass Schweden aufgedreht hätte wie sonst was, sondern das war einfach so, dass die aufgehört haben, Fußball zu spielen nach dem 2-4. War eine Note 1 und was dann passiert ist, das ist für mich unbegreiflich. Ja klar, aber deswegen sage ich ja, also grundsätzlich gebe ich dir recht, die ersten 60 Minuten sind gut gewesen, aber was danach, das geht nicht. Auf jeden Fall nicht bei einer Mannschaft, die auf so einem Niveau spielen möchte, wie sie es dann uns immer verkaufen. Also mit wir sind Titelaspirant und so. Ich weiß nicht, Tobi, hast du da noch eine Meinung? 4-0 geht generell nichts, aber ich muss sagen, mir hat das nichts ausgemacht. Ich fand's, ich mag die Schweden und ich habe es den Schweden gegönnt und ich weiß, ich mag die Schweden. Das ist kein Verbrechen, oder? Ich auch die Schwedinnen. Ich mag die Schweden. Ich meine, Ibrahimovic ist zwar ein Arschloch, aber Und wer spielt sonst noch so da, Tobi? Holgersson oder der Elm ist ein guter. Pippi Langstrumpf. Ich hab damit, mich hat es nicht gestört, dass die FIFA gespielt haben, ganz ehrlich. Ich finde, es wird jetzt zwar hochgepusht, klar, das war eine Sache, die wird nie wieder stattfinden. Dadurch haben wir jetzt ein unnötig brisantes Spiel in Stockholm. Ach, Blödsinn. Die werden das Ding 3-0 gewinnen in Schweden. Okay. Das ist doch, okay. Da habe ich überhaupt gar keine Bedenken. Das war der einzigste Punktverlust in der ganzen Qualifikation. Deswegen, sagt der Mann, ich muss kurz nochmal nachgucken, der, ja, es waren 2 Punkte beim letzten Tippspiel geholt hat. Das musste ja kommen. Oh. Wir bleiben noch ganz kurz bei dem Thema Schweden. Und zwar hat Ibrahimovic nach dem Spiel gesagt, Deutschland wird 2014 Weltmeister. Und dann habe ich natürlich gleich mal gedacht, da frage ich mal nach, glaubt ihr das auch? Und mehrheitliche Meinung, das muss ich mal gucken, 20% haben gesagt, Deutschland wird Weltmeister. Jetzt kann man sich natürlich einfach ausrechnen, wie viele gesagt haben, dass Deutschland kein Weltmeister wird, nämlich 80%. Ich weiß, das ist jetzt alles gesponnen und das kann man jetzt sowieso noch nicht richtig sagen. Aber deswegen frage ich jetzt euch beide mal, hat Deutschland grundsätzlich mal da ein Wörtchen mitzureden bei der Vergabe des Titels in 2 Jahren? Ich muss grundsätzlich sagen, meine Antwort war unabhängig von dem 4-4. Ich hätte auch hätten sie 4-0 gespielt, hätte ich auch gesagt, dass sie nicht Weltmeister werden 2014. Sie haben immer ein Wörtchen mitzureden. Bei einer WM grundsätzlich immer mehr als bei einer EM. Weiß ja jeder, WM ist deutlich, in Anführungsstrichen, deutlich leichter zu spielen als eine Europameisterschaft. Wenn es glücklich läuft, können wir auch Weltmeister werden. Ich habe ja auch immer gedacht bei der EM 2012, dass da irgendwann mal der Knoten platzt, dass wir irgendwie ähnlich wie 2010 spielen. Aber es ist nicht passiert. Kann ich dir ganz kurz noch mal was dazu sagen? Ja? Und zwar beim Happy Day Podcast habe ich neulich eine Folge gehört. Da sagt der Roman, der ist ja Österreicher. Und in Österreich kam das zur EM-Zeit wirklich so an, dass wir die Unbesiegbaren bei dieser Europameisterschaft sein werden. Ich von vielen Ausländern. Ja, und das kam mir aber mal sowas von gar nicht so vor. Nein, also vielleicht auch eine verzerrte Wahrnehmung. Also vielleicht sind wir wirklich auf so einem Level wie Brasilien, Spanien, Italien. Mit wir Abstrichen sind über einem Level aktuell von Brasilien, ganz klar. Ja, Brasilien. Aber Berichte gesehen nach dem Schwedenspiel, wo irgendwelche Reporter in Stockholm rumgelatscht sind und die Schweden interviewt haben, die konnten es gar nicht fassen. Das war für die das Allergrößte, das war für die der größte Triumph des Landes, der Fußballgeschichte, O-Ton, dass man gegen Deutschland 4-4 spielen durfte. Ja, also sie außerhalb Deutschlands ist unsere Truppe wirklich hätte fast gesagt ein Main-Eventer, ja, also absoluter Weltklasse. Das siehst du auch immer ganz gut. Ich habe mir mal die ganzen oder einige EM-Qualifikationsspiele angeguckt und in der Regel wird da vor halbleeren Rängen gespielt. Ja. Und wenn Deutschland irgendwo ist, ist die Bude voll. Ja. So, Tobi, was sagst du? Deutschland, ist das eine Mannschaft, also können wir uns auf eine gute WM freuen oder was ist so dein Gefühl aktuell? Also der 2 Punkte, Tobi sagt... Okay, der 2 Punkte, Tobi, sagt, dass es eine gute WM von Deutschland zu sehen gibt, aber ohne richtigen Leader wird Deutschland keinen Titel holen. Hast du da jemanden auf der Rechnung, der diese Rolle ausfüllen könnte als Leader? Bei der deutschen Nationalmannschaft? Ja. Also gut, das hatten wir ja vor 20 Minuten oder so. Es gibt da einen Kedira, wenn er reinwächst. Und aber es halt schon ein Schweinsteiger wird es nicht mehr werden. Der ist schon zu lang dabei. Vor dem hat man zu wenig Respekt. Der müsste vielleicht so ein bisschen sich ein Bad Boy Image aufbauen in den nächsten 2 Jahren. Das ist eventuell was wird in der Hinsicht, aber er ist einfach kein geborener Führer. Und ein Philipp Lahm, muss ich glaube ich nichts mehr dazu sagen, macht seinen Job, aber ist halt einfach auch kein Führer. Was ist mit Müller? Was ist mit Thomas Müller? Thomas Müller ist auch ein guter. Der weiß nicht, ob er so ein Typ ist. Nee, es gibt da keinen. Es braucht, wobei man noch, ja. Kurz noch was zu Thomas Müller. Ich habe ja mal in dem Podcast gesagt, dass ich den nicht so mag. Und der entwickelt sich so langsam bei mir. Also der wird mir immer sympathischer und mir gefällt die Art, nicht lange drum rumzureden, sondern seine Meinung zu sagen. Also da hat sich so ein bisschen mein Bild gewandelt. Okay. Ja. Dann eine Frage, die können wir ganz schnell abhaken. Habe ich gefragt, ich glaube am Freitag war es, kann der FC Bayern seine Siegesserie gegen Düsseldorf ausbauen? Haben fast alle gesagt, ja, sie können es. Ich guck mal gerade, wer es nicht. Nö, also es war keiner von euch beiden, der dagegen getippt hat. Und wir wissen ja heute, Bayern konnte diese Siegesserie ausbauen. Interessante Frage fand ich, wer gewinnt das 141. Revierderby Dortmund gegen Schalke? Und da wurde wirklich alles getippt. Von Dortmund, Schalke, unentschieden, alles gleich stark getippt. Das fand ich sehr interessant. Chris, du hast ja auch geschrieben, es polarisiert, dieses Spiel. Und ja, unglaublich. Ja, also das fand ich tatsächlich. Also da war ja wirklich jede Meinung stark vertreten, ne? Ja. In dem Ding. Ja, das fand ich ein bisschen interessant. Und zum Schluss noch eine Frage, die wir kurz auch anreisen können. Ich habe am Sonntag gefragt, wer kann die Bayern in dieser Saison noch stoppen? Ich weiß, es ist noch ein bisschen früh, aber man kann ja trotzdem so ein Thema mal ansprechen. Am meisten wurde gesagt, niemand. Einzelne Verzweifelte glauben noch an den BVB und auch Hans Sarpay hat 2 Stimmen erhalten. War natürlich eine Jux-Antwort. Tobi, deine Meinung? Ich weiß, es ist noch früh, ich weiß es schon, aber siehst du irgendein Team, das Nein. Okay. Nein. Chris? Nee. Also ihr glaubt beide, Bayern zieht das Ding durch. Dann Jetzt, ich muss auch kurz dazu sagen, ich hätte gesagt, mit Abstrichen Schalke, wobei aber auch nicht irgendwie die Meisterschaft strittig großartig. Und jetzt noch mit diesem Thema Huntelaar, das kommt dann noch erschwerend dazu. Also wirklich gar keiner, glaube ich nicht. Ganz kurz, das würde mich jetzt nochmal interessieren, wenn ihr beide jetzt einen Tipp abgeben müsstet, wie lange hält die Siegesserie bis zu welchem Spieltag? Chris, was glaubst du? Das ist einfach nur so spaßeshalber. Nächstes Spiel ist, glaube ich, gegen Augsburg. Also ich denke mal, dann kommt Frankfurt. Ich sag mal, sie gewinnen 11 Spiele in Folge. Tobi? 13, weil das 14. ist gegen Nürnberg, glaube ich. Muss ich jetzt sagen. Ja, das musst du wirklich sagen. Und das war's von den Umfragen. Ich wollte noch mal kurz was sagen, weil ich habe heute tatsächlich eine Beschwerdenachricht bekommen, dass es heute keine Umfrage gab. Nein, und, das ist halt, schön. Ich halte es natürlich schon so, dass wenn ich persönlich keine Frage habe, die ich stellen möchte, dass ich es dann halt einfach lasse, bevor ich irgendeinen Quark frage und zum Beispiel jetzt schon wieder die Frage stelle, welche Trainer als nächstes rausfliegt oder so. Ja. Wenn ihr natürlich irgendwie Ideen habt, also nicht nur ihr zwei, du und Chris, Tobi, dann könnt ihr die mir auch per Facebook irgendwie zukommen lassen oder per Twitter. Und dann kann man die da kurz mal online stellen. Wollte ich nur kurz auch nochmal mit auf den Weg geben, dass hier keine One-Man-Show ist, Rudi stellt interessante Fragen, sondern wer da Ideen hat und auch mal eine Frage stellen will von euch beiden oder den Hörern, kann die mir gerne... Nochmal sagen hier den Vierecken 2-11er Hörern, was dieser affige Scheiß mit Rudi und Ricky soll. Bei unserem anderen Podcast Folgequatsch gab es Beschwerden, dass der gute Rudi einen bescheuerten Namen vorher hatte. Ja, und deswegen... Das sollten wir bitte ändern und von daher machen wir das jetzt so. Ich weiß gar nicht, warum du das jetzt so komisch nochmal aufrollst. Nö, das war... So schwer genug für mich. So, dann habe ich noch kurz... Darf ich noch kurz was pluggen in eigener Sache? Chris? Nochmal? Kann ich noch kurz was pluggen in eigener Sache? Ja, sicher, na klar. Das ist doch klar. Und zwar gibt's eine neue Facebook-Gruppe von uns, die heißt www.facebook.com/nonpg.de. Die können alle mal liken, die Wrestling mögen. Ja, da wird's in Zukunft was denn? Da wird's in Zukunft noch das ein oder andere geben, was euch vielleicht interessieren könnte. Und gibt auch einen Twitter-Account dazu, der heißt twitter.com oder einfach @nonpgwrestling. Würden wir uns freuen, wenn ihr euch da auch einfindet und mit uns ein bisschen über Wrestling diskutiert. Heute Abend ist ja auch Monday Night Raw, live ab 2 Uhr, 3 Stunden lang. Und ich bin schon total aufgeregt. Ja, ich bin schon total aufgeregt. Und ich habe auch CM Punk, übrigens gibt's eine neue DVD, die heißt The Best in the World. Und es ist eine Doku über den Aufstieg von CM Punk, von Phil Brooks. Und auch für Leute, die kein Wrestling mögen, ist diese Doku wirklich zu empfehlen, weil die nicht so diesen Entertainment-Klemmer hat. Schön, da haben wir das auch nochmal schön quer geplackt. Kommen wir noch ganz schnell zum goldenen Schuh und der Pfeife der Woche. Tobi, deine Pfeife der Woche? Fans von Dortmund und Schalke, die sich prügeln. Das ist mal wirklich, also Daumen hoch von mir. Meine Pfeife der Woche ist ganz klar Lance Armstrong. Warum? Das könnt ihr gerade in den Nachrichten sehen. Deine? Ja, meine Pfeife der Woche ist wieder mal ein Reporter. Und zwar, ich weiß jetzt den Namen nicht, der Pocahontas nach dem Hoffenheim-Spiel, nach der Niederlage interviewt leider, hat. Leider nichts gesehen. Ja, und Pocahontas sagt da auf die Frage, ja, wie kommt Hoffenheim aus dieser schweren Situation jetzt da raus? Und sagt er, ja, wir kommen da schon irgendwie raus. Wir kommen da schon raus. Und 2 Minuten später sagt derselbe Reporter zum Trainer, zu Markus Babbel, ja, Pocahontas hat auch gerade gesagt, er wüsste selber nicht, wie wir da rauskommen. Deswegen hier wieder mal ein Reporter. Und ich decke das alles jetzt auf von Sky, ihr Arschlöcher, der sich, also diese Hetzerei und immer dieses böse Blut da rein. Wir haben es schon oft genug diskutiert. Ja. Es geht mir so auf den Sack. Ja, also auch da wieder Sky-Reporter für den Arsch. Tobi, dein goldener Schuh? Die Fans von Düsseldorf, die trotz 0-5 weiterfeiern. Und das ist wirklich verblüffend, weil Tobi, du kennst auch ein paar Düsseldorfer, also ich meine jetzt nicht den, sondern so hast du ja auch schon erlebt. Und ich finde immer, die Düsseldorfer, für die ist doch nur Profilierung, da ins Stadion zu gehen. Man sieht das ja auch, wenn man dann so manche Timelines guckt, da kommt sonst nie was, aber wenn man gegen Bayern im Stadion war, dann wird ein Bild gepostet. Ja. Und habt ihr trotzdem die Fans feiern die so. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen Galgenhumor, ne? Ja. Ähnlich wie bei den Wolfsburg-Fans, die beim 0-2 für Freiburg, wie es das schön gesungen haben. Mein goldener Schuh geht ganz klar an Lionel Messi. Warum? Weil es am Wochenende ein unfassbar geiles Spiel Deportivo La Coruña gegen den FC Barcelona gab. Das Spiel ging 4-5 aus, also wirklich ein unfassbar geiles Spiel. Und in diesem unfassbar geilen Spiel war Lionel Messi einfach der Man of the Match mit 3 Toren, mit unfassbar geilen Toren. Also erst nochmal in dieser wirklich verrückten Partie positiv rausgestochen. Und mein goldener Schuh. Rudi? Ich glaube, der Tobi muss los. Ich muss los, ja, Leute. Tobi. Tobi. War mir eine Ehre wieder. Uns erst recht. Wir hören voneinander. Tschüssi. Tschüssi. Ciao. So, mein goldener Schuh geht an diesem Spieltag an jemanden ganz Besonderen. Du hast noch keinen. Doch. Dann sag es. Mein goldener Schuh geht an diesem Spieltag an Dana White, UFC-Präsident. Und jetzt wirst du sagen, was ist da los? Soll ich dir sagen, was da los ist? Muss nicht unbedingt sein. Der hat Ultimate Fighter für den April, hat der Jael Sonnen gegen John Bones Jones gebucht. Und das ist für mich der geilste Move, den ich in den letzten, ich glaube, 3-4 Jahren bei der UFC erlebt habe. Darauf freue ich mich. Das ist schön. Kennt zwar keine Sau, aber freue ich mich auch für dich. Das war's, oder? Tobi hat uns schon verlassen. Das ist wirklich sehr traurig, finde ich mal sehr schade, wenn man gemeinsam nicht die Sendung beschließen kann. Aber es war wirklich ein komischer Podcast. Es war alles geboten. Es hat mir wirklich aber sehr viel Spaß gemacht. Was war das jetzt? Hier ist eine Mücke. Gut, hier ist eine Mücke. Rudi, es war schön. Hast du noch was zu sagen? Ich schließe mit Mario Basler. Tschüss! Ich tue das auch. Heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren. Da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör. Und manchmal arbeiten die sogar bei einer großen deutschen Tageszeitung. Ja, es geht ja nicht immer nur um die große Tageszeitung, sondern das sind Vollidioten. Natürlich. Verstehst du? Da? Und die Foren lassen das zu. Die lassen zu, dass du dich über x-beliebigen Namen anmelden kannst und die hören sich und lassen diese Leute also diese Scheiße da reinschreiben. Alles Piano. Nein, um das geht's nicht um die große, um die Bildzeitung oder sonst irgendwas. Das ist doch ein Scheiß. Nee, es geht immer die Bildzeitung. Das sollen die Leute, die diese Scheiße schreiben, die sollen mal so machen, nicht immer die große Zeitung. Die müssen sich alles gefallen lassen. Das ist die große Problematik, dass du als Spieler oder als Trainer das Arschloch bist. Du musst sie beschimpfen, du musst dich, ja genau, das ist Schmerzensgeld. Das ist euer Argument. Euer Argument ist, ihr verdient, hättest du was Gescheites gelernt, wärst du auch Profi geworden. Das ist die Wahrheit. Und ihr kommt dann jedes Mal, und das ist die große Problematik in Deutschland, weil einer ein bisschen zu viel Geld verdient, in Amerika drüber, Michael Jordan verdient 100 Millionen Dollar, da klatscht der Nachbar Applaus, und bei uns musst du aufpassen, dass sie nächsten Tag die Reifen nicht klauen. Das ist der große Unterschied. Und damit kommt's nämlich. Und damit geht's los. Ich bin noch nicht fertig. Wenn die Vereine das Geld bezahlen, nimmst du es nicht? Wenn dein Arbeitgeber kommt, und er gibt dir morgen 500.000. Sagst du, nee, für diesen Job, das ist zu wenig, oder? Oder es ist zu viel? Das ist genau die richtige Antwort von euch. Verstehst du, die Fußballer verdienen zu viel Geld. Du hast 18 Jahre lang Zeit gehabt, dir einen Job rauszusuchen und dir was zu überlegen, was du machst. Ich kann nichts dafür, oder die Spieler können nichts dafür, dass die Vereine denen 5 Millionen in den Arsch reinschieben. Da kann kein Mensch was dafür. Jeder wird sie nehmen. Du wirst sie genauso nehmen da hinten. Du wirst sie auch nehmen. Aber das sind alles Fans, erzähl, die auch am Wochenende auf der Tribüne stehen. Und die erzählt hast du gerade gelobt, dass wir gute Fans haben. Lass mal Ruhe. Wer ist die erste Frau, die das Geld nicht nimmt? Bundesliga aktuell. Von Montag bis Freitag immer 18:30 Uhr auf Sport 1.